Herzlich willkommen zur Möwenausgabe von Vierecken 211er. Wir haben jetzt mal ganz schnell, ganz heimlich angefangen. Der Ricky, der ist jetzt nochmal schnell Naseputzen gegangen. Ich glaube, er ist dazu zu seiner Tochter ins Kinderzimmer gegangen, weil er da jetzt irgendwie wohnen muss. Ich habe das nicht ganz verstanden. Pacho, warte mal, hör mal. Das hat er nämlich bei mir auch mal gemacht. Guck. Ja, ich weiß. Er putzt aber sehr konventionell die Nase, ne? Wie ein Doppelschneuz. Meinst du nicht so wie ein Fußballer, einfach aufs Parkett rotzen? Nee, ist der bekannte Doppelschneuz. Ne? Na, aber ist wohl fertig. Jetzt will er noch ein. Ach, schön, das sind familieninterne Sachen, die möglicherweise uns noch in Teufelsküche oder mich beziehungsweise in Teufelsküche bringen können. Aber wir bleiben jetzt einfach mal live am Ball. Klassische Kickstarter. Ne? Du Mäusewärchen. Aber egal, ich glaube, wir lassen die Familie jetzt erstmal Familie sein. Der Ricky, der wird gleich noch dazukommen. Da bin ich mir relativ sicher. Heute geht es hier in dieser WM, in der ersten 4.12er WM-Ausgabe. Ich weiß gar nicht, warum ich so andächtig spreche. Das frage ich mich auch gerade, als ob du auf einer Kanzel stehen würdest. Ich möchte dieses Familien-Idyll auch gar nicht irgendwie auseinanderreißen. Jetzt kommt da, glaube ich. Ja. Ricky? Bist du da? Ja, ist er da. Ricky, wir sind übrigens schon jetzt dabei, ne? Wir senden schon. Ah, okay, hallo. Ich dachte mir, was du kannst, das kann ich fast schon noch lange mal so. Ich erinnere nur an meinen großartigen Sanges-Performance. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Gut. Heute geht es um die ersten vier Gruppen bei der WM. A, B, C und D. Gut, dass ich das nochmal abgelesen habe. Ich bin vorbereitet wie sonst was. Ich habe mir extra vom Axel Springer Verlag habe ich mir hier so eine 48-seitige Broschüre drucken lassen. Und die werde ich heute als Leitfaden für diese Sendung nehmen. Ich bin heute komplett analog unterwegs. Pocho ist auf so einer Internetseite unterwegs. Sie ist, glaube ich, so eine Art Schülerprojekt, aber von so einer Baumschule. Ja, aber ja, genau. Mhm. Und der Ricky, der hat sich das Stickeralbum als Leitfaden genommen, ne? Richtig. Was ist denn jetzt du doch nicht so? Jetzt erzähl doch mal was. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Vierecken 211er, dem besten Fußball-Podcast auf iTunes. Und ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen Fußballausgabe über die WM, die bald ansteht. Um genauer zu sein, in einer Woche geht's dann schon los. Ich hoffe, ihr habt alle schon reichlich Speed gekauft, damit ihr alle Spiele live gucken könnt. Und ja, Chris. Das war's? War aber dann doch ein bisschen kurz. Wir haben uns gerade mal auf Transfermarkt den kompletten Marktwert aller Spieler, die bei der WM teilnehmen, angeguckt. Und wir sind überrascht. Ricky, hast du noch den Marktwert von vor 4 Jahren im Kopf? Boccio? Ja. Was ist denn jetzt mit Ricky hier passiert? Wo ist er denn? Den hat's gerade zerrissen. Unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, ja. Da ist wieder KBBW dran schuld, garantiert. Da muss KBBW dran schuld sein oder im schlimmsten Falle ich. Das könnte natürlich auch sein, aber dann wäre ich ja auch nicht mehr dran. Da wärst du ja eigentlich auch nicht mehr dran. Der Ricky, den hat es jetzt gerade rausgekegelt hier aus der Geschichte. Er hatte seine Wortanzahl schon voll. Das kann sein, da der Lyric-Counter ist ausgeschöpft. Jetzt schreibe ich mal kurz hier in den Chat, was da los ist. Ich habe aber auch eine unfassbar schlechte Verbindung, muss ich sagen. Hast du das? Mhm. Sieht gut aus. Ich habe auch alle anderen Geräte ausgemacht. Bei mir ist auch alles aus und ich bin wirklich arg überrascht, was jetzt passieren soll. Ja, da ist er weg. Hinfort mit ihm. Dem ostdeutschen Vagabunden. So, dann versuchen wir es doch gleich nochmal. Also wirklich so ein wunderschöner Anfang für so eine wirklich groundbreaking Ausgabe zur WM. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, aber wenn es so laufen würde, wie man sich das vorstellt, dann wäre ja alles zu einfach. Das stimmt. Zu einfach ist ja auch lame. Es konnte keine Verbindung zu Ricky hergestellt werden. Wir haben nicht zu viel versprochen. Wir haben gesagt, Ricky wird heute definitiv mit von der Partie sein. Das war er ja auch. Ja, das war er auch. Und ja, gut. Pocho, ich würde sagen, so professionell sind wir. Machen wir einfach ohne Ricky weiter, oder? Ja, versuchen wir gleich nochmal. Ne? Aber ich habe gerade noch mal über diesen kuriosen Wert hier bei transfermarkt.de angesprochen. 6,58 Milliarden Euro kosten alle Spieler kombiniert, die bei der WM teilnehmen. Das sind 814 Spieler. Und jetzt weiß ich erst, was ihr damit meintet, warum das da so prominent oben angepinnt ist. Aber es macht auch irgendwie Sinn, denn es ist immerhin transfermarkt.de. Es ist natürlich eine Aussage, ne? Ja. Es heißt ja nicht Spieler und ihre Namen.de, ne? Das stimmt. Also das ist ja schon... Wobei es natürlich wirklich, wenn du da mal durchgehst, wenn du überlegst, ist ja auch schön da oben auf unserer Seite hier von Transfermarkt gemacht. Kriegen wir Geld von denen? Nee. Nee. Denen scheint es aber nicht ganz so schlecht zu gehen, weil die haben jetzt seit ein paar Jahren in FIFA so ein Banner sich gemietet. Ach Quatsch, echt? Mhm. Ach, guck mal, was du alles beachtest. Nee, aber dann bei 814 Spielern ein durchschnittlicher Marktwert von 8,09 Millionen und das bei Rändern wie, ne? Also, Costa ist schon gar nicht so schlecht. Ja, wirklich, ich bin auch überrascht. Das Gegenbeispiel ist natürlich der teuerste Spieler mit 120 Millionen Euro, Lionel Messi. Übrigens, heute in den News hatte ich auch das Thema Marktwerte der Nationalmannschaften. Und wir haben es jetzt das letzte Mal nochmal versucht, das mit Ricky, das wird wohl heute nichts mehr. Aber dann müssen wir halt auf ihn in der zweiten Vorbereitungs-WM-Ausgabe hoffen. So, ja, es ist sehr schade, weil ich habe mich eigentlich sehr gefreut, mit ihm mal wieder über Fußball auch zu reden, aber naja. Ich habe heute in den News auch eine schöne Geschichte drin gehabt, und zwar hatte ich da die Top 10 Marktwerte der Nationalmannschaften mit drin. Und was glaubst du, welchen Platz hat Deutschland belegt? Den dritten? Fast. Okay. Den zweiten. Oh, da bin ich überrascht. Auf Platz 1 natürlich Spanien und auf 3, glaube ich, Brasilien. Ja, bei Brasilien ist es einfach so, dass die Leute ja auch oft in Brasilien selbst spielen. Und ich glaube, da sind die Marktwerte gar nicht so hoch angesetzt hier in Europa. Ne? Ja, aber die haben natürlich auch Granaten hier in Europa mit Oscar, Willian, Hulk und Neymar ja, na klar, und na klar. Dani Alves. Ich freue mich übrigens schon auf die brasilianische Abwehr, denn wenn wirklich, Dante ist eigentlich nur Innenverteidiger Nummer 3, aber sollte Dante und David Luiz in der Innenverteidigung spielen und links der Marcelo spielen, dann haben wir 3 so Zettelköpfe in der Abwehr. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Optisch schön, ne? Optisch ist das wirklich ein Highlight, muss man wirklich sagen. Ich rufe mal den Ricky jetzt per Handy an und frage ihn mal, ob wir hier einfach mal vielleicht einen Cut machen sollten. So, Verbindung wird jetzt aufgebaut. Da freue ich mich sehr drauf. Ich finde, wir könnten die letzten Minuten, bevor wir jetzt wissen, was wir jetzt machen, nochmal kurz mit Nonsens irgendwie füllen. Oh, mal schauen. Ja, hallo? Ricky, was ist denn da los? Liegt das an mir oder an wem? Keine Ahnung, ich hab kein Internet jetzt mehr. Ach, du hast keins mehr? Oder was? Ich glaube nicht. Also hier läuft eigentlich, Pocho ist noch drin und die Verbindung ist eigentlich stabil. Ich hab kein Internet mehr. Grundsätzlich nicht mehr oder temporär? Kannst du noch nicht so richtig feststellen, was das Problem ist. Ja, sollen wir mal mit der ersten Gruppe anfangen? Wir holen dich dann dazu, wenn wieder alles läuft. Findest du jetzt nämlich schon wirklich ein Stück weit schade, muss ich sagen. Ja. Ich schmeiß mir den Kopf hoch jetzt. Ich kann jetzt mal halt kurz versuchen, den Ding noch rauszuziehen. Ja. Und du bist aber bei mir noch beim Skype online, ne? Ja, mag sein, dass ich bei dir online bin, aber da bist du relativ... Bei mir ist aber auch nicht mehr online. Ach so, bei Pocho ist er nicht mehr online. Du, nicht mehr online. Irgendwas wieder mit dieser Fritzbox. Eieieiei. Ja. Na gut, wir sind... Ja, dann machen wir jetzt mal kurz weiter, ne? Oder wie meinst du? Machen wir weiter, fangen wir mit der ersten Gruppe an und dann holen wir dich dazu und dann aber nochmal deine Meinung unbedingt dann zur ersten Gruppe wegen Brasilien und Kroatien bitte nochmal nachtragen dann, ja? Ja, ja, okay, alles klar. Gut, Hase, dann gibst du ein Küsschen, ne? Ja, okay. Ja. Aber jetzt auch ein schwieriges Telefonat, grundsätzlich auch von der Emotionslage. Die Emotionslage hat mich ein bisschen erschrocken, ja. Mhm. Ja, das ist wahr, aber jetzt muss ich. So, jetzt habe ich auch wieder alle Gruppen. Jetzt fangen wir mal endlich an. Gruppe A wird bei mir geheadlined von Kamerun, nicht von Brasilien. Komisch, ne? Ich bin wirklich schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Kamerun, Brasilien, Kroatien, Mexiko und in dieser Gruppe gibt es schon einen Champion und zwar den Confederations Cup Sieger 2013 oder wann war der? Ja. Muss ja, ne? Ja. 12-13 heißt es dann, glaube ich, in dem Fall, ne? Was? Ja, Saison 12-13 war das dann. Confederations Cup, der ist ja nur eine Woche. Ja, aber wer da dran teilnimmt, entscheidet sich ja auch schon 2012. Das ist doch egal. Bist ein verrückter Typ, wirklich. Also wirklich ein Sausewind bist du. Ja, Kamerun, fangen wir mal chronologisch an. Ich hätte jetzt mit Brasilien angefangen, aber Kamerun, wir haben ja, ja, waren das gute oder schlechte Erfahrungen jetzt letzte Woche mit denen gehabt? Eher schlechte, oder? Ob es schlechte waren, weiß ich gar nicht. Meiner Meinung nach ist da oft das Wort gefallen oder beziehungsweise der Satz gefallen, der absolut richtig ist. Es war ein richtiger Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Meinst du, weil sie nicht den allerkonstruktivsten oder den technisch hervorragendsten Fußball gespielt haben? Sprich, so ab der 15., 20., 22. Minute fing dieser Mbia und wer war das dann noch? Alex Song, ist das ja eigentlich von Barcelona? Ja, ne? Alex Song? Ja, ist das der? Der ist von Barcelona, ganz genau, ja. Ja, das ist der, ja. Die fing ja auf einmal an, ordentlich da die Haxen umzuruppen. Vor allen Dingen Toni Kroos hat es ja viermal gelegt in der ersten Aber Halbzeit. In kurzer Zeit auch, als ob sie es auf ihn abgesehen hätten. Das ist wirklich merkwürdig. Das fand ich wirklich ein bisschen übel. Der Scholl hat ja dann in der Halbzeit noch gesagt, dass das so ist bei den afrikanischen Mannschaften. Habe ich jetzt gefühlt gar nicht mehr so im Kopf gehabt, weil ich gucke ab und zu wirklich da diesen African Cup of Nations, zumindest dann, wenn es in die Entscheidung geht. Da gibt es teilweise wirklich schöne Partien. Aber ich war wirklich überrascht. Und wenn das wirklich dann uns auch bei Ghana so erfahren sollte, dass die wirklich brutal vorangehen. Ich meine, dass da ein Kevin Prince Boateng mit Stollen voraus attackieren wird, das ist mir schon relativ klar. Aber dass die ganze Mannschaft so agieren wird, dann war es definitiv der richtige Gegner. Dann war es aber auch definitiv die richtige Essenz aus dieser Partie, dass man danach wirklich eingebrochen ist. Die ersten 15 Minuten, die waren ja brillant von den Deutschen, aber als dann die Afrikaner, also die Kameruner, angefangen haben, die Haxen zu brechen, hätte ich jetzt was gesagt, da ging es bergab. Und es scheint wirklich so, als wäre die deutsche Mannschaft so eine Schönwettermannschaft. Wenn es Bällchen rollt, ist es alles okay und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Ich muss erstmal direkt am Anfang jetzt unseres Gesprächs sagen, obwohl das eigentlich ein Resümee wäre, aber das muss ich irgendwie vorher reinbringen. Und zwar, hast du gestern diese Unterhaltung verfolgt auf Sky mit Netzer und Völler? Mit Netzer und ja. Ja, und da hat Netzer was unglaublich Richtiges gesagt. Es wird ja oft gesagt, dass die Favoriten oder dass es ein großer Vorteil für die Südamerikaner wäre, da selbst zu spielen, ja, weil sie an das Klima gewöhnt sind. Ja, dann kam der mit, die Spieler spielen alle in Europa. Das heißt für den allergrößten Bullshit. Warum? Ja, weil man es immer noch gewohnt ist, Alter. Naja, aber 20 Jahre gelebt, ey, also. Ja, sie haben dann aber dann nicht den enorm großen Vorteil, wie es manchmal dargestellt wird. Sie haben mit Sicherheit nicht diesen Killer-Vorteil, aber sie haben hundertprozentigen Vorteil. Ich meine, so ein Hulk, der spielt jetzt in St. Petersburg. Das ist natürlich schon ein Schock, so, wenn du dann auf einmal bei solchen Temperaturen spielen musst. Aber ich gehe mal davon aus, dass so ein Spieler richtig aufblühen wird, wenn er mal wieder endlich knalle Hitze bekommen wird. Also. Du meinst, das ist so wie das Tröpfchen auf das verwelkte Blümchen dann, oder? Ja, weil. Weiß ich nicht, aber ich halte das schon für einen Vorteil für die Südamerikaner nicht. Es gab 6 Weltmeisterschaften im südamerikanischen und nordamerikanischen Kontinent. Es hat noch keine europäische Mannschaft gewonnen. Also natürlich spielen die alle in Europa, aber ich glaube ganz im Gegenteil. Neymar, obwohl der spielt in Spanien, aber so ein Paulinho oder William oder Oscar von Chelsea, von Tottenham, die ganzen brasilianischen Spieler, gerade auch Hulk von St. Petersburg, den geht extremst einer ab, oder Dante aus Deutschland, den geht extremst einer ab, wenn die mal wieder bei richtig geilem Wetter, bei richtig Hitze spielen können. Also ich, das würde ich jetzt da rein interpretieren. Ich glaube, das ist definitiv ein Vorteil. Die englische Mannschaft, die trainiert ja auch gerade, ich weiß nicht. In so einer Halle, ne? Ja, und da wird auch diese Luftfeuchtigkeit simuliert und alles. Ich weiß gar nicht mehr, wo diese Halle steht. Ich glaube, in den USA irgendwo. Eigentlich nicht in Frankreich. Ist auch egal, ne? Ja. Auf jeden Fall hat da der eine Coach von den Engländern auch gesagt, das ist eine Katastrophe. Und diese Luftfeuchtigkeit und die drückende Hitze, die wird auf jeden Fall brutal sein für die für die richtigen europäischen Spieler. Und die brasilianischen Spieler, uruguayanischen Spieler, chilenischen Spieler, sonst irgendwas, die werden natürlich mit Sicherheit auch eine kleine Umstellung brauchen, aber die werden das, diese Umstellung definitiv wesentlich schneller umschalten oder begreifen als Schweinsteiger, Lahm und Ibrahimovic und Co. Ist überhaupt dabei? Nee. Schweden ist nicht dabei, ne? Weiß ich nicht. Schweden dabei? Ich glaube nicht. Nee, ist nicht dabei. Ja, aber der würde er mitspielen, hätte er auch Probleme. Genauso hätte er auch keinen Vorteil, ne? Hätte, wenn und aber. Ja. Ja, aber Kamerun, ne? Also, wenn man sich die Marktwerte der Spieler anguckt, ist da natürlich eine ganz große Diskrepanz zwischen Leuten, wo, naja, der Marktwert nicht wirklich hoch ist. Sogar Spieler dabei im Kader, die anscheinend unter 1 Million Marktwert laut Transfermarkt haben. Allerdings dann auch wieder solche Ausreißer wie der eben genannte Alex Song mit einem Marktwert von 18 Millionen und natürlich auch bekannte Spieler wie zum Beispiel Choupo-Moting oder Boateng halt. Ne? Ja, Boateng spielt bei Ghana. Ghana, ja. Eto. Eto als noch zu nennen, ja. Ja, also die Kameruner, ja, und Joel Matip da in der Innenverteidigung, aber einkacken würde ich mir da jetzt nicht. Nein, das ganz bestimmt nicht. Aber man sollte sie auch nicht unterschätzen. Das hat man, wie gesagt, auch beim Spiel gegen die Deutschen gesehen. Sie können ein Spiel zerstören und sie haben sicherlich auch einen Kampfeswillen, wie meiner Meinung nach die afrikanischen Mannschaften sehr oft haben. Ja, sicherlich. Die Lions, ne? Lions, ja, genau. Ja, Eto'o, der kann natürlich immer da irgendwie was reißen. Da bei Chelsea hat er mich jetzt da nicht mehr umgehauen. Aber weiß ich nicht. Würde ich jetzt mal komplett abhaken, die Geschichte. Auch gegen Deutschland. Das war natürlich ein ekliges Spiel und so, aber ich wage zu bezweifeln, dass dieses Ergebnis auch dabei umkommen würde, wenn es der Kampfmodus schon in der WM sein würde, also wenn man im Turnier aufeinandertreffen würde. Ja. Pocho, Mexiko, da fällt mir ad hoc natürlich Chicharito ein von Manchester United, Javi Hernandez oder ja, der ich glaube Chicharito heißt der kleine Flo oder der Flo oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich liebe den Spieler, ich mag den unheimlich von Manchester United und also Mexiko sehe ich auf einem Level grundsätzlich mit Kamerun und würde da aber auch sagen, da ist ein Weiterkommen eher nicht so realistisch. Ist immer komisch bei Mexiko. Ne? Man hat immer das Gefühl, da sind Spieler bei, die richtig was reißen können, aber im Turnier und so weiter haben sie eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr wirklich was gerissen. Es sind auch bei den Marktwerten da Ausreißer dabei, wie der eben genannte Chicharito. Aber ansonsten auch da eher Spieler dabei in den unteren Marktwertregionen und auch sehr, sehr viele auf den ersten Blick Spieler, von denen ich persönlich noch nie was gehört habe. Ja, also Hector Herrera von FC Porto, der ist eigentlich auch noch eine alte Drecksau, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gibt's ja den Guardado von Leverkusen, also das ist alles jetzt nicht so der Shit, aber das sehe ich aber so. Hast du die Seite auch gerade offen von Mexiko? Nee, ich habe hier nur die Übersicht. Okay, wenn du dir später mal den Carlos Salcido anguckst, also ich glaube, der war auch gecastet für diese mexikanischen Verbrecher aus Breaking Bad. Carlos Salcido, da, ja, okay, klicke ich mal an. Die da so über den Boden gekrabbelt sind bei Breaking Bad, weißt du? Ja, es ist schon, sieht ein bisschen aus wie Tuco. Mexiko und Kamerun kann man dieser Gruppe, glaube ich, als krasse Außenseiter irgendwie hinstellen. Dann kommen wir mal, lass uns mal Brasilien, oder? Zum Ende nehmen, den Main Eventer. Dann kommen wir mal zu einer Mannschaft, auf die ich derbst Bock habe, wirklich derbe Bock auf Kroatien. Da fällt mir natürlich als allererstes, ja, natürlich Mario Mandzukic, aber ja, als Bayern-Fan ist man auf den ja nicht mehr so gut zu sprechen. Und auch Ivi Olic als Ex-Bayern-Spieler. Aber die Mittelfeld Granaten, Alter, Ivan Rakitic, wie geil, der Spieler ist überall gerade im Gespräch. Real Madrid, Barcelona, Man United, Man City, überall ist Ivan Rakitic gerade im Gespräch. Der vom FC Sevilla, Dreh- und Angelpunkt, unfassbare Entwicklung genommen. Für mich einer der geilsten Spieler in Europa aktuell. Das ist wirklich der Wahnsinn. Bist du da auf deiner Transfergeschichte? Was hat der für einen Marktwert? 20 Millionen. Das ist aber ein Witz. Ja, aber da muss man dann natürlich als erstes Luka Modric nennen. Ne? Also, ja, aber Rakitic ist geiler. Ist viel geiler. Ist der hottere Shit irgendwie. Ne? Also wie du schon sagtest, man kennt ihn aus der Zeit in der Bundesliga, wo er hat gut gespielt, aber er war jetzt nicht die Übergranate. Ja. Und die Entwicklung, die er jetzt in den letzten, sagen wir mal, 3 oder 2 Jahren genommen hat, die ist enorm. Ne? Die ist enorm. Das ist super geil. Also so ein geiler Spieler. Ich habe die Partie Barcelona gegen Sevilla gesehen, in dieses Mega-Regenduell, wo es monsunartige Regenfälle gab. Und der Einzige, der so ein bisschen herausgestochen ist, das waren Messi und Ivan Rakitic. Also der Spieler, der haut mich komplett weg. Dann natürlich Ivan Perisic vom BVB sollte man da noch nennen. Und von Wolfsburg, ne? Ja, stimmt, von Wolfsburg, genau, der ist ja gewechselt. Ansonsten mehr fällt mir da nicht. Ja, Modric natürlich, aber auch erst seitdem er seine Position gewechselt hat. Ich finde den aber bei Real Madrid schon definitiv effektiv, aber ich finde den jetzt nicht so unfassbar. Auch hier mit einem Marktwert von 40 Millionen Titeln. Ja, also... Das ist ja unfassbar. Niko Kovac, der Trainer der Kroaten, hat ja immer noch die gleiche Frisur. Immer noch dieselbe Frise, ne? Ja, also. Immer noch dieselbe Frise. Was ist eigentlich mit Ricky los? Hast du mal versucht anzurufen? Ich weiß nicht, ob er online ist. Mal gucken. Nee. Bei mir nicht. Na gut. Also die Kroaten finde ich eine recht hotte Mannschaft. Platz 2, würde ich sagen, oder? In der Gruppe. Ja, also wie du eben schon gesagt hast, Mexiko und auch Kamerun sind jetzt nicht die Mannschaften, die anderen beiden Mannschaften irgendwie mit Drängnis bringen können. Von daher ganz klar Kroatien wohl die zweitstärkste Kraft in dieser Gruppe und alles andere wäre da auch eine Überraschung, glaube ich. Ja, also Kamerun mit Sicherheit hat man ja jetzt gesehen, wie unangenehm die sein können. Vielleicht durch dieses Gehen können die irgendwie mal was reißen, aber ich glaube schon, dass Kroatien ins Achtelfinale kommt. Ne? Jetzt kommen wir zum Gastgeber, Poche, zum aktuellen Confederations Cup Sieger. Brasilien heißt das Land. Brasilia, ne? Viele Dokus gesehen. Ich habe die Günther Jauch-Ausgabe zur WM gesehen jetzt vorgestern. War sehr interessant. Da war Belaretti zu Gast und ich wusste gar nicht, dass der seine ersten 11 oder 12 Lebensjahre in Brasilien gelebt hat. Irgendwie als 12-Jähriger nach Deutschland gekommen ist und so. Das fand ich ganz interessant. Und dann hat er natürlich auch noch da diese These in den Raum gestellt, dass die ganzen Bosse da von den ganzen Baufirmen gesagt haben, dass die ganzen Arbeiter mal ein bisschen langsamer arbeiten sollen, damit sich das alles ein bisschen verzögert, damit sie noch mehr Geld bekommen, um noch mehr Leute dann irgendwie einzustellen und so. Und okay. Das fand ich, also dass das alles ein bisschen kalkuliert ist, dass das jetzt alles ein bisschen spät dran ist und auch nicht fertig wird. Ein Stadion hat sogar nur eine Tribüne mit einem provisorischen Rang. Du kennst vielleicht noch das alte Mainzer Stadion, als sie aufgestiegen sind. Ja, klar. In der Ecke meinst du da, ne? Ja, als sie da diese provisorischen Ränge da aufgestellt haben. Und das haben die tatsächlich jetzt bei der WM auch gemacht. Ist natürlich schon ein dickes Ding. Dann habe ich noch auf Discovery Channel oder irgendwie sowas eine Doku gesehen über das Maracanã, das ja eigentlich 200.000 Plätze mal fasste, 200.000 Stehplätze. Das wurde jetzt komplett umgebaut. Das sieht ja wirklich aus wie so ein UFO, das Riesenteil. Mhm. Und von A bis Z haben sie in dieser Doku diese Entwicklung von der Renovierung dieses Stadions nochmal aufgedröselt. Und dann haben sie da halt Proben vom Beton genommen, um zu gucken, wie dicht die Stahlstruktur unterm Beton noch ist. Und da war halt nichts mehr. Es war halt alles aufgelöst, porös, verrostet und so. Und es war eigentlich nur noch ein Wunder, dass das Stadion nicht irgendwie mal auf einer Seite eingestürzt ist oder so. Vor allen Dingen, wenn da 200.000 Leute komplett mal drin mad gehen. Und ja, war ganz interessant, die Doku. Deutsches Ingenieursbüro hat die Konstruktion für das Dach gemacht, weil das war ja auch so eine Geschichte, dass die FIFA-Statuten sagen ja vor, dass wirklich alles überdacht sein muss. Und das Maracanã vorher war halt nicht komplett überdacht. Und die hinteren Ränge. Und das war wohl relativ schwer, da irgendwie die Dächer weiter ins Spielfeld reinragen zu lassen. Also dieses komplette runde Dach. Und war wohl auch komplett schwierig, diese 60 Stahlträger, die da schon vorinstalliert sind, damit irgendwie zu verknüpfen. Da haben sie jetzt irgendwie so eine Art Plastikplane, hätte ich jetzt fast gesagt, also natürlich in Hightech, haben sie da jetzt irgendwie so hochgezogen mit riesig fetten Stahlseilen und so. Das war echt ganz interessant. Ist das größte Blablabla-Dach seiner Art auf der Welt. Und das war echt ganz cool. Und das Maracanã fast jetzt, und noch was schätze, von vorher 200.000? Jetzt? 65? Fast 80.000. Na ja. 80.000, ja. Und da gab es ja schon ein Testspiel gegen England, das ging 1-1 aus, und ja, die Leute, die befragt wurden, haben alle gesagt, ja, der Spirit vom alten Maracanã wurde rübergerettet und jetzt ist es nur noch viel schöner. Aber das Gros, was man dann so auch sonst so hört, das war natürlich von dieser Doku, die eine Dokumentation über diese über den Umbau des Maracanã gemacht haben. Selbstverständlich gibt's da keine negativen Äußerungen dazu. Und dann habe ich irgendwie bei Tagesschau 24 gab's da so eine Geschichte, oder bei NDR Info, da haben sie halt Leute so gefragt, so wegen dem Maracanã. Zum einen wurde da mega viele Wohnsiedlungen wurden da weggeplättet für die neuen Anfahrtswege für das Maracanã. Unter anderem auch so ein großes Gebäude, da haben so was sind die Ureinwohner der Brasilianer? Inka? Nee. Doch. Doch, ja, auch. Inka, ja. Da haben die auf jeden Fall noch gelebt, so. Und das haben die halt auch platt gemacht. Und ja, und Maracanã haben sie noch erzählt, das ist eine alte, ein altes Volk, was da vorher gelebt hat und so, und ja, so jetzt ist der komplette Spirit weg und so. Also in diesen unabhängigen Dokus, sage ich jetzt mal, von NDR Info und so, haben halt alle gesagt, ja, ist komplett scheiße, das Teil, so, es sieht es aus. Ist schwer, da jetzt eine politische Diskussion wird da auch schnell raus, ne? Ob das alles so richtig ist und so weiter. Das ist aber ein dünnes Eis, worauf man sich schwer in so einem Gespräch irgendwie einigen kann, ne? Ja gut, wenn ich dann höre, dass die WM insgesamt 300 Milliarden oder irgendwas kostet. 300 Milliarden? Ja, insgesamt für den Staat. Ach was. Da frage ich mich dann, ob das wirklich notwendig ist oder ob man da nicht jedem erstmal was zu essen geben sollte. Ja, sicherlich. Ne? Also diese humanitären Probleme, die es ja sowieso gerade in Brasilien gibt, die sind natürlich sehr bedenklich, und diese ganzen Demonstrationen, ich hoffe, sie werden noch größer zum Start der WM. Diese Demonstrantenführungsposse, keine Ahnung, wie die hieß, die haben auch definitiv gesagt, zu jedem Spieltag wollen sie demonstrieren. Ich bin dann mal gespannt, man macht sich ja immer relativ verrückt. Ich sehe das so ein bisschen so wie 1999 auf Jahr 2000. Alle haben gedacht, nein, die ganzen fucking PCs, nichts wird mehr gehen, keine Uhr wird mehr gehen. Und jetzt macht man sich auch so ein bisschen verrückt, dass wirklich in Brasilien bei jedem Stadion, vor jedem Stadion, vor jeder Partie komplett alles mad geht und alle randalieren und vandalieren und demonstrieren etc. Ich glaube persönlich, das wird alles nicht so schlimm, finde es aber eine Katastrophe, dass diese WM in diesem Land stattfindet. Ich finde es wirklich eine absolute Frechheit und Katastrophe, genau wie Katar 2022. Da gibt es ja jetzt, wie ich heute in den News hatte, so einen Typen, Michel sonst irgendwas, ich habe den Namen vergessen, der wird definitiv nächste Woche so ein einen Vortrag machen, da wird er alle Missstände der WM 2022 vortragen, und dann anhand dieses Vortrages soll es tatsächlich neue Neuwahlen geben oder nicht Neuwahlen. Also das ist alles wirklich ganz geil. Ich meine, das Land des Fußballs neben England, Brasilien, hat keinen Bock auf eine Fußball-WM. Mehr Statement kannst du eigentlich nicht geben. Ganz genau, ja. Natürlich, es ist ja kein Statement gegen den Sport oder gegen die WM als solches, sondern das ist halt einfach nur ein kompletter Abfuck. Diese blöde Schlampe von Präsidentin da, die seit 2011 da am Amt ist, ich weiß, die WM wurde fast 2007 vergeben. Ich glaube, ja. Aber das, auch die alte Truller, die musste ja da jetzt irgendwie, die ging mir so tierisch auf den Wecker da bei irgendwelchen Interviews, es ging gar nicht. Auf jeden Fall, es wurde ja versprochen, dass nur 30% der Kosten der WM vom Staat getragen würden, der Rest irgendwie durch Werbebla, durch FIFA und durch sonst irgendwas, aber jetzt irgendwie, weiß nicht, sind das 90%, die der Staat tragen muss, so wie es halt immer ist, so wie es in Deutschland, Italien, Frankreich, sonst, das ist halt so, wenn du eine WM ausrichten willst, musst du halt dafür sorgen, dass alle Stadien geil sind, dass die Infrastruktur geil ist und dass alles sonst geil ist. Ja, und die haben dann halt vorgelabert, ja, hier, wir haben extra Deal und so, weil wir sind ja jetzt echt Schwellenland und so, alles nicht so geil bei uns. Also komplett ins Gesicht gelogen dem Volk und so, und ich finde wirklich, das kann man jetzt auch wirklich mal hier bei so einem unwichtigen Podcast wie 4n2elva.de einfach mal sagen. Es kotzt mich wirklich an, dass diese WM in Brasilien stattfindet. Grundsätzlich natürlich nicht, dass sie in Brasilien stattfindet, sondern dass sie unter diesen Umständen in Brasilien stattfindet. Und bestes Beispiel ist halt diese Dokumentation ums Maracanã. So einen übelst krassen Fußballtempel umzumodeln in den 0815 Fußballtempel, um dann noch die Leute daneben zu fragen, ja, auf jeden Fall geiles Stadion. Spirit ist komplett gewahrt geblieben und aber bla. Also wirklich Katastrophe. Und ich finde diese Dokumentation so schön und interessant, auch dieser Wandel war zu einem modernen Stadion. So verlogen ist diese komplette WM, Pocho. Das muss ich jetzt nochmal kurz so sagen. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist, dass ein Funke sehr, sehr schnell sich entzündet. Und du hast eben gesagt, das soll alles noch größer werden. Ich habe nichts gegen die Aussage der Demonstranten. Da gehe ich absolut d'accord mit dir und sage, ich sehe das ganz genauso. Und zweiter, ich würde mich da auch ganz linksstehend einschätzen. Aber das Problem ist, wenn solche Demonstrationen stattfinden, sind da auch, wie überall im Leben, ganz viele Idioten dabei. Und wenn das bei einer WM richtig schief geht oder dann richtig jemand bei ist, der meint, ein Statement setzen zu wollen bei so einer Demonstration, da kann sowas echt ganz schnell ganz gefährlich werden. Davor habe ich schon ein bisschen Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Richtig, ja, natürlich. Da wird es mit Sicherheit ein paar Querulanten geben, viele Querulanten geben, die einfach nur das Krawall halber da demonstrieren, aber ist mir scheißegal. Also die Message ist definitiv, dass die Regierung das brasilianische Volk komplett abgefuckt hat. Das ist richtig. Und da muss was gegen gemacht werden und gesagt. Das ist richtig. Und Demonstrationen friedlicher Art und Weise sind ja in einer Demokratie nun mal erlaubt und dann sollte man das auch definitiv in Anspruch nehmen, Pocho. Danke für diesen Nachhilfeunterricht. Ja, was denn? Ich muss mich gestern von Philipp schon in Videospielen belehren. Ja, und dann meinst du, musst du dich jetzt hier profilieren, oder was? Absolut, absolut. Ja, aber kommen wir doch mal zu den Spielern. Man sagt ja immer, die Brasilianer, Alter, nach vorne sind die der Wahnsinn. Ich sage, das stimmt, ich sage aber auch, die Verteidigung ist leider genauso geil. Das ist ja wirklich unfassbar. Thiago Silva von PSG und David Luiz, da muss man sich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen, der ja von Chelsea auch zu PSG jetzt gewechselt ist, werden zu 100 Milliarden % die Innenverteidigung. Meme ist für mich fast schon die geilste Innenverteidigung, die es gibt. PSG kann sich da leider ein bisschen glücklich schätzen. Dann mit Dante als Backup, auch nicht das Allerschlechteste, würde ich fast sagen. Dani Alves auf der rechten Seite, Marcelo oder Maxwell auf der linken Seite. Das ist leider äußerst geil, muss ich wirklich sagen. Wenn Scolari ist der Trainer, oder? Richtig, ja. 65 Jahre. Wenn der es wirklich schafft, diese Defensive einzuschwören und auf Vordermann zu bringen und perfekt einzustimmen, dann sehe ich, das können wir jetzt schon mal hier in der ersten 4n2elva-WM-Ausgabe sagen, wird es an dieser Mannschaft kein Vorbeikommen geben. Von der Defensive bis zur Offensive ist das die well-roundedste Mannschaft in dem kompletten Turnier. Also, es war doch sonst immer früher, ja klar, Ronaldinho, Ronaldo, es gab immer Offensivspieler, die den Unterschied gemacht haben, aber jetzt hast du halt auch noch eine fucking krasse Verteidigung. Für alle vier Positionen der Verteidigung sind 5 Sterne mäßig besetzt und ich bin. Gibt's da nicht noch den Maicon von Inter Mailand? Ja, na klar. Aber der ist nicht mehr bei Inter Mailand. Oh, wo spielt er jetzt? Der spielt beim AS Rom. Der spielt beim AS Rom? Guck mal an, da wechselt ja auch der Dings hin, ne? Der Choupo-Moting. Nee, der kommt nach Gladbach. Habe ich aber heute vor der Sendung fast noch was anderes gelesen. Lass mir doch wenigstens bis. Der wird sich eh erst nach der WM entscheiden. So. Ja, und bis dahin so ein guter. Bitte? Alle entscheiden sich doch jetzt vorher schon. Ja, gut. Dann so ein neuer Trend. Ist dann gegen den Trend. Und lass mich doch bis dahin einfach in der Meinung. Angenommen, Choupo-Moting spielt eine Bomben-Weltmeisterschaft. Meinst du, das verstärkt eure Chancen? Naja, so eine Bomben-Weltmeisterschaft wird er nicht spielen, weil die Mannschaft ihm drumherum dazu fehlt. Warum? Ja, oder meinst du, er schießt in der Gruppe dann mal in 3 Spielen 5 Tore? Warum nicht? Der ist ja kein Mittelstürmer. Der kann ja auch eine geile 3 Spiele machen. Ja, und dann darf er nicht nach Gladbach kommen, oder? Dann wird er teurer. Und dann ist Gladbach mit Sicherheit schon mal... Na gut. Hm? Ja, dann verkauft man halt nochmal einen Luc de Jong. Ja, da kriegen wir ja nichts mehr für. Der Luc de Jong, ich vergleiche den gerne mit einem lang gehegten Gebrauchtwagen, so wie ich im Moment habe. Ich fahre mein Auto jetzt seit 6 Jahren. Mhm. Und habe das immer, es hat mir gute Dienste geleistet. Aber im Moment gucke ich so nach einem anderen Auto. Hä? Und ja, pass auf. Und dann kommst du dazu und hast irgendwie das Gefühl, du kriegst für dein Auto noch richtig viel Geld. Weil du hast das immer gepflegt. Aber es ist nun mal halt nichts mehr wert. Und so ist das mit Luc de Jong auch. Er ist ja nicht alt. Nee, aber er ist nichts mehr wert. Naja, du wirst nie mehr diese 12 Millionen dafür kriegen, die du investiert hast. Na, im Leben nicht. Eben. Und das ist wie ein Auto, was du aufgetunt hast, wenn du das verkaufen willst. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Es ist bei einer solche Fehlinvestition bei Luc de Jong. Die kann man, also das war wirklich, wahrscheinlich hat da wirklich der eine am anderen vorbeigesprochen, weil er passte ja auch gar nicht ins System, das Gladbach gespielt hat. Aber wie wir jetzt von Brasilien auf Gladbach kommen, ist mir ein Rätsel. Ach ja, Choupo-Moting. Ja, das macht Sinn. Choupo-Moting. Ja. Ja. Jetzt, wir sind jetzt schon, wie lange sind wir eigentlich schon dabei? Eine halbe Stunde? Ja, ich glaube schon. Ne? Wollen wir das lieber die ersten zwei Gruppen mal machen? Ja, genau. Das war nicht ganz so. Dann nennen wir es einfach eine Warm-up-Sendung und versuchen bei den nächsten zwei dann den Wiki wieder dazu zu holen, oder? Das wären ja dann drei, aber. Ja, aber wir machen halt die Halbzeit in der Halbzeit. Ja, wir versuchen den dann wieder zu. Um ehrlich zu sein, machen wir es natürlich nur, wie die ganzen großen YouTube-Größen genannt, das immer nachgesagt kriegen, damit wir mehr Kohle bekommen, damit wir mehr Ausgaben machen können. Ja. Ne, denn das ist dann Ausgabe 83. Wenn dann irgendwann siehst, 104, meine Fresse, und ja. Aber wenn wir dann auch einen Preis gewinnen, dann lasse ich auch meinen Pimmel raushängen, wie beim Webvideo Award. Hast du das mitbekommen? Ja, aber das ist halt was, das finde ich überhaupt nicht mehr erwähnenswert. Dass ich meinen Pimmel raushängen lasse? Nein, wenn du das machen würdest, hätte das ja noch eine Aussage gehabt. Aber, aber du musst halt darauf kommen, der Webvideopreis an sich, der hat mich interessiert. Ne, weil ich gucke mir solche Videos an. Ja. Und ich denke auch viele Leute, die sich einen Podcast anhören, in dieser Materie drin sind, sind auch Leute, die so einen Webvideopreis interessiert. Aber frag mal den 0815-Typen auf der Straße. Frag mal deine Eltern. Frag mal sonst irgendwas. Die interessiert da einen feuchten Furz. Und wenn du dann so armselig bist, dass du da deinen Schwanz raushängen lassen musst bei so einer Veranstaltung, dann bist du so viel wert wie der Dreck unter meinem Fingernagel. Ja. Statement. Also meine YouTuber haben mehrere Millionen Abonnenten. Also ja. Aber ich bin eine geile Sau. Na ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass diese YouTube-Szene extremst groß ist, aber nur weil meine Eltern das nicht gucken. Die gucken ja auch keinen Mixed Martial Arts und das ist eine mini-kleine Gemeinschaft. Richtig. Und du weißt ganz genau, dass ich auch hinter diesen Leuten stehe. Aber du weißt, was ich damit sagen will. Dass jemand, der sonst so eine Aktion auf so einer Veranstaltung bringt, der hat für mich keinen Schockeffekt. Das Dumme war ja, dass er da wirklich noch randaliert hat. Ja, das zeigt ja immer noch mehr seinen Intelligenzquotienten an. Diese ganzen, wer war das jetzt hier? Das war doch auch so ein Rapper oder so ein Hip-Hopper, oder? Der Schwippschwager von Kollega oder irgendwie so. Ja, genau. Ja, ich weiß noch nicht mal, wie der Typ heißt. Was interessiert mich dann? Sein Schwanz. Boss-Transformation, Junge! Ah, okay. Boss-Transformation! Mach ich übrigens auch gerade. Okay. Ich mache auch körperliche Boss-Transformation. 15 Kilo, Junge, Alter. Boss-Transformation. So. Jetzt sehe ich, ich bin jetzt übrigens auch gerade beim Kader tatsächlich. Mike Conn spielt auch noch. Den habe ich, glaube ich, schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Also ich meine, gutes Geburtsjahr, der Junge, muss man sagen, wie es ist. Der reißt doch was. Ja. Ja. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Wenn man sich das anguckt, früher war es wirklich so, wie du sagtest, es waren immer die Leute im Sturm, die die Aussagekraft von Brasilien da hatten. Und jetzt ist es irgendwie so, man guckt auch schon in die Verteidigung und sieht dann eben genannten Thiago Silva oder David Luiz. Und das sind Leute, die sagen einem was. Vorher oder vor 8 oder 12 Jahren, wenn ich die WM geguckt habe, kannte ich die Abwehrspieler von Brasilien nicht. Ja, Roberto Carlos allerhöchstens noch oder so. Ja, sowas, eins, ne? Zwei. Ja. Aber jetzt hier, wie du schon sagtest, es werden die beiden Innenverteidiger spielen. Die kennt man, weil man die sieht, weil man die auf dem Schirm hat. Ne? Und dann sind da natürlich auch Leute bei, besonders wenn man die Premier League verfolgt, die halt viel Aussagekraft haben. Ne? Ich meine, alleine dieser Name, Ramirez, besser kann man sich nicht nennen. Ist das der von Chelsea? Mhm. Das ist aber auch ein schnittiges Bürschchen, kann ich hier sagen. Also der ja, aber der Ramirez, ne? Wie hier Highlander, hier, Sean Connery, super. Ja. Hm? Ja, also der komplette Kader. Ja, ist einfach super stark. Brutal. Also ja. von Paulinho, von Tottenham, Oscar, der Bernard, der irgendwie in Russland oder Ukraine jetzt irgendwo spielt, der ja eigentlich zum BVB kommen sollte, der hat sich da wohl auch relativ gut entwickelt. Und ja, William, ansonsten im Sturm halt Neymar und Hulk, würde ich da. Und Fred, aber obwohl der spielt ja jetzt nicht irgendwo in. Der spielt jetzt bei Fluminense. Ach so. Ja, ich hörte das was anderes gesagt, aber gut. Aber ja, Mittelfeld bis Stürmer, wobei Sturm und Mittelfeld ja eigentlich der Überbegriff Offensive ist, ne? Luis Gustavo, der eigentliche einzige Sechser. Fernandinho kann auch noch Sechser spielen. Das ist schon brutal, muss ich wirklich sagen. Und wenn Scolari da wirklich es hinbekommt, daraus eine richtig geile Mannschaft, einen richtig geilen Teamspirit plus Support vom Land noch zu generieren, tja, die walzen alles nieder, sag ich dir. Ja. Das ist geil. Und jetzt habe ich bei Sky ein Interview gesehen heute, ich weiß nicht, mit wem das war, da hat er gesagt, ja, wir haben auf jeden Fall den Difference Maker Neymar. Weiß ich gar nicht. Neymar ist mit Sicherheit eine absolute Granate. Möchte ich gar nichts zu sagen. Aber die Mannschaft hat von Oscar bis William Spieler, die können einfach fucking das Spiel selbst entscheiden. Und davon haben sie 3-4 Spieler in der Offensive. Hulk meinetwegen auch. Das ist, also ich bin wirklich extremst begeistert. Und Pocho, du wirst es noch nicht wissen, aber seit 2006 habe ich jedes Turnier richtig getippt. Das ist, und jetzt sage ich, du bist ja ein wahres Orakel. Ich bin Paul das Orakel. Ja, du bist mehr als das. Aber ich habe nur eine lange Tentakel. ich sag ganz klar, Brasilien holt diesen wunderschönen Pokal. Ich habe so einen Pokal noch, als Weinflasche, von der WM 1990. Oh. Vom Italiener damals. Ne? Oh. Mhm. Ja, hast du noch was zu Brasilien zu sagen? Ich glaube, ist ja, die fucking beste Mannschaft wahrscheinlich beim Turnier. Neben Costa Rica, die ja den Mittelamerika-Cup geholt haben. Ja, ne, klar. Und Australien noch. Ja. Was für eine Überleitung. Gruppe B, Pocho! Ja. Chile, Australien, Niederlande und Spanien. Pocho, ich muss dich mal kurz was fragen. Hör mal genau hin. Ja. Aha. Was glaubst du, ist darauf die richtige Antwort? B, Niederlande. Machen wir mal mit Chile an. da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum du da jetzt so lachst. Das finde ich wirklich scheiße von dir. Wenn du mich jetzt fragst, Chile, sag mir mal eine Handvoll Spieler, da würde ich sagen, von Turin, den Isla, und dann würde ich sagen, Alexis Sanchez von Barcelona. Da wird aber mein chilenisches Fußball-Knowledge schon ganz schön erschöpft. Ja, aber man muss erstmal das Land so aussprechen. Man muss es Chile aussprechen, ne? Sag mal, ist der Vidal nicht auch ein? Oder nee, der kommt doch aus. Der Arturo Vidal ist sogar auch aus Chile, ja. Bin mir nicht mehr sicher. Doch, doch, ist er. Ach, hast du, ja. Siehst du, okay, dann haben sie nochmal den besten 7-6er/8er auf der Welt. Da siehst du, haben sie doch noch ein paar coole Spieler. Haben sie noch ein paar coole Spieler dabei. Ansonsten sticht noch Alexis Sanchez raus vom FC Barcelona. Und dann vom Marktwert her noch Isla von Turin. Mhm. Gut, dass ich die beiden nicht schon erwähnt hatte. Und Medel von Cardiff City. Dann Marktwert von 11 Millionen, also. Schönes Mädel. Oh. Karlauer Auer. Ja, also. Ja, Chile, das war's dann zu Chile auch irgendwo, ne? Ja, also Vidal natürlich, ob der jetzt noch nach Madrid wechselt vorm Turnier, da bin ich mal gespannt, aber ja. Ja, Alexis Sanchez natürlich ist geil mit diesem großartigen Tor. Kannst dich vielleicht noch dran erinnern gegen Atletico Madrid beim letzten Spieltag, der das Ding aus einem unmöglichen Winkel in die Maschen geknallt hat. Das war wirklich der Wahnsinn. Also Alexis Sanchez, Isla, geiler Spieler von Juventus Turin und ja, Vidal, auch von Juve. Ist schon nicht schlecht, aber Es reicht nicht. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Kommen wir mal zu den Australiern. Und ja, da spielt natürlich jemand. Ja, ich würde dir auch sagen, wer? Mitch Langerak. Nee. Ich sag dir jemand anders. Matthew Lecky. Nee. Wo hat der doch bei euch gespielt? Ja, der hat auch gespielt. Schön. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt auch mal aufs Roster. Das Roster sagt er natürlich aus der Bundesliga, Mitchell Langerak, aber noch verletzt hier angegeben. Wie haben wir denn noch aus der zweiten Liga von Fortuna Düsseldorf, Ben Halloran. Von Austria Wien haben wir da noch Holland. Also, ja. Tja. Ja. Australien. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich die sehe. Die Socceroos. Ja, ich finde, die gehören noch ein bisschen dazu. Ja, gut, die holen ja auch öfters mal diesen Titel da unten, oder? Den Oceanian Cap. Ja. Capital. Ja. Ja. Also, ja, würde ich mal sagen, ganz klar Vierter, oder? Leider ja, glaube ich, ja. Ja, mein Gott. Ein Pünktchen holen sie vielleicht gegen Kehle oder so. Nö, würde ich nicht sagen. Das ist, glaube ich. Ich glaube, die reiten schön. Ja, bin schön auf einem Känguru mit 0 Punkten nach Hause. Ich glaube schon. Aber bei einer WM ist echt immer schwierig, ne? Ja. Da kannst du halt immer was reißen. Dann kommen wir zu den Holländern. Mhm. Oder wie man korrekt sagen muss, zu den Niederlanden. Und die sind natürlich gespickt mit großartigen Spielern, Van Persie, natürlich Klaas-Jan Huntelaar, der jetzt wieder beim Testspiel auf der Bank saß, glaube ich, ne? Oh, das weiß ich gar nicht, aber es ist ja eigentlich die Regel auch, ne? Das ist schwierig für ihn, da vorne richtig reinzukommen, weil halt Van Persie eigentlich der Einzige ist, der da vorne mitzieht und Robben auch eine sehr, sehr offensive Rolle bei den Holländern. Hat jetzt wieder ein Tor gemacht beim 2:0 gegen Wales, ne? Mhm. Ja, also die Holländer, wir kommen ein bisschen langsam in die Jahre. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht mal mehr Arjen Robben mit 29 irgendwie ins Gebet nehmen oder 30. 30 ist er schon, 30. Ja. Der spielt ja, das ist ja der beste Robben aller Zeiten, aber so ein Wesley Sneijder, ich weiß nicht genau, ob der noch Stammkraft ist, der ist natürlich bei Galatasaray jetzt auch schon 32, müsste der sein, 31, oder? Wesley Sneijder. 30 so, also um die 30 ist der. 29 ist er. Guck mal an. Mhm. Ansonsten gibt's da natürlich noch diesen De Vrij, diesen Innenverteidiger, der sich so einen Schlagabtausch jeden Tag mit De Vrij von Feyenoord. De Vrij, genau, der sich ja jeden Tag irgendwie in den Nachrichten einen Schlagabtausch mit Ginter gibt, welcher von den beiden Spielern jetzt zum BVB wechselt. Also der soll wohl relativ geil sein und ja, also sie haben zumindest, da würde ich jetzt mal sagen, nicht so eine geile Defensive wie Brasilien. Die haben zum Beispiel eine geile. Nee, aber sie haben, was die Holländer halt haben, ist meiner Meinung nach immer in den letzten Jahren eine sehr homogene Mannschaft. Das heißt, eine Mannschaft, die zusammen funktioniert. Und das ist der große Vorteil der Holländer, meiner Meinung nach. Ja, also ich müsste jetzt nochmal auf das Roster gehen, aber gefühlt hätte ich mir jetzt doch ein paar mehr Namen in den Kopf schießen. Naja, sie haben marktwerttechnisch dann natürlich nicht so viele Ausreißer dabei. Sie haben mit Robben natürlich den wertvollsten Spieler. Was kostet der? 25. Mhm. Wesley Sneijder mit 17. De Guzman mit 9. Ah ja, ja. Nigel de Jong mit 9. Huntelaar 12. Van Persie 40. Ja, wobei 40, das ist auch schon 31, ne? Das halte ich ein bisschen für lächerlich. Er ist 30. Das ist lächerlich. Ja. Und Robben dann ein Jahr jünger oder auch 30, nur 25, ist affig. Ja, ist es halt hier. Ne? Aber dann geht es halt auch tief bergab, ne? Sogar bis Spielern, die halt einen Marktwert zwischen 1 und, oder sagen wir mal, zwischen 2 und 5 Millionen haben. Ja, na klar, ja. Ah, die Holländer, die musst du immer auf dem Tacho haben. Also bis zum Halbfinale, glaube ich, ist da alles drin. Ja, mit dem Feuerbiest als Trainer. Ja. Morgen, die ganze Welt. Und dann natürlich der Favorit neben den Brasilianern. Menschliche Beatbox. Vicente del Bosque. Ah, una cerveza, por favor. Alte Haudegen. Und seine, wie heißen die eigentlich, die Spanier? Haben die immer schon auch so einen coolen Namen, oder? Die Belgier heißen Red Devils. Mm-hmm. Belgium Red Devils. Wie heißen denn die Spanier? Die königlichen Majestäten? Die Hispanics. Ja. da muss man leider sagen, viele, die sich nur so ein bisschen mit Fußball auskennen oder ab und zu mal reinschalten und wissen, ja, Barcelona, die sind ja ganz gut, Real Madrid, oh ja, die sind ja auch ganz gut, aber die Spanier, die sind doch langsam in die Jahre gekommen, oder? Wenn ich jetzt einfach nur mal an David de Gea denke, auf der Torwartposition, ich weiß nicht genau, ob er mitkommt, aber der wird in 2-3 Jahren, der wird ja da definitiv alles mit dem Lappen aufwischen, Stammtorhüter bei Manchester United, definitiv umstritten, ohne Frage, aber alleine nur das als Beispiel, das ist so unfassbar geil. Jordi Alba, Linksverteidiger, jetzt schon Stammspieler, auch arschjung, gefühlte 24, 25. Diese Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so schweinecool. Sie haben mit Sergio Ramos, Rickys Lieblingsspieler, der einzige Mann, mit dem Ricky auch schon mal gerne Sex haben wollen würde. und Gerard Piqué fällt mir da noch ein. Azpilicueta, ein bisschen schwieriger Name, ich verhaspel mich da immer ein bisschen. Bei FC Chelsea immer so, ja, da ist definitiv was vorhanden. Der Außenverteidiger, Rechtsverteidiger, kann aber auch links. Aber ob aus dem mal was wird, eigentlich zu groß für die Außenbahn. Aber jetzt, er hat sich festgespielt bei Chelsea. Azpilicueta, ich versuch's nochmal, auch bei den Spaniern, er müsste eigentlich gesetzt sein, ich bin mir nicht sicher, ich gehe jetzt mal aufs Roster, ist der überhaupt dabei? Ja, 18 Millionen Marktwert. Du mit deinen Marktwerten, du bist ja wirklich ein unfassbar materieller Typ. Mhm. Ein unfassbar ich glaube, das interessiert die Leute. Naja. Mhm. Immer so schön, wenn man so Unterstützung von seinem Gegenüber auch bekommt, das tut so gut, weißt du, da hat man so Bock, so weiterzumachen. Du musst jetzt ein Geräusch hören, das hört sich an, als ob jemand auflegt. Du kannst doch nicht nur die ganze Zeit die Marktwerte, du musst doch den Leuten was bieten, Emotionen, Azpilicueta ausnahmsweise mal richtig aussprechen, solche Sachen wollen die Leute da hören. Ansonsten, die Spanier, Pocho, ist das eine geile Truppe? Ist das eine geile Truppe? Da kommen mir wirklich die Tränen, die Freuden drin. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Spanier. Ja, ich werde auch schon ganz, ganz feucht im Schritt. Nein, aber sie haben natürlich auch einen enormen, ausgeglichenen Kader auf jeder Position auch fast doppelt besetzt. Ja, man muss die Spanier immer mit ins Finale eigentlich fast nehmen. Hast du das mit Piqué mitbekommen bei der Pressekonferenz mit Cesc Fabregas? Nein. Ja, USA gewechselt, ja. Und alle, hä? Wie? Ja, der wechselt. Ach ja, für 33 Millionen, das da irgendwas. Das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, er wechselt. Und alle so, hä? Wie der wechselt? Und dann hat er sich wohl gedacht, ah, okay, darf ich wohl noch gar nicht sagen. Ja, und jetzt ist es wohl der FC Chelsea, die da wohl das Rennen um Fabregas machen, aber wenn ich Fabregas wäre, ich würde zu Arsenal zurückgehen. Das wäre cool. Das wäre ein cooler Move. Er hat seinen Traum erfüllt, er ist bei Barcelona gespielt, nicht so richtig geil rübergekommen. Mir geht das auch schon völlig quer, dass der die Nummer 4 bei Barcelona trägt, als oder als Mittelfeldspieler die 4 zu tragen. Das hasse ich. Ich habe das auch gehasst, als Wayne Rooney als Mittelstürmer am Anfang die 8 getragen hat. Das stört mich tierisch. Ich bin aber auch immer noch ein Feind davon, dass aber das ist passiert natürlich durch die Positionswechsel, die es jetzt gibt, dass ein Stürmer die 10 hat. Wie Van Persie bei Manchester. Zum Beispiel. Nee, der hat Rooney die 10. Ja, ja. Die 10 ist halt immer dieser Mittelfeldmotor für mich. Ja. So wie Robben. Ja, ist er ja auch. Ist er, ist reiner Motor. Hast du eigentlich mal gesehen, dass seine Schädelform, die ist wirklich so spoilermäßig. Nein, du musst das anders sehen. Diese Schädelform, ich weiß nicht, ob du diese erweiterten Schädel kennst, die auch zum Beispiel bei Indiana Jones im 4. Teil, den du bestimmt vergessen hast. Welchen? Ja, genau. Diese langgezogenen Schädel. Ich glaube, Robben war früher ein Anunnaki. Weil die schneller laufen konnten. Das sind halt die Götter, die damals, aber sonst einfach mal googeln, also Robben ist Anunnaki. Ja, aber so einen 4. Indiana Jones Teil kenne ich gar nicht. Nee. Also, sollte ja nicht mal einer gemacht werden? Ja, ich, da gab es doch mal so einen Trailer oder so. Gab doch mal so einen Trailer, wo so ein Erdhörnchen da am Anfang überfahren wurde mit CGI, wo ich mir dachte, das hätte Final Fantasy 7 auf der PlayStation 1 damals besser rendern können. Ich denke immer an die Kühlschrank-Szene, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, vom Mittelfeld Alonso, Iniesta, Juan Mata jetzt von Manchester United, das ist Fabregas natürlich, kein schlechter Spieler, das ist ja totaler Mumpitz. Und dann Koke natürlich. Und so. Koke, wird wahrscheinlich zu Barca wechseln. Sieht stark danach aus, dass Barca den Koke sich mal shoppt. Und ja, Santi Cazorla müsste auch mit dabei sein, ja, von Arsenal London, der ja so ein bisschen sich festgespielt hat. Bei Arsenal hat mir auch sehr gut gefallen. Nicht erst seitdem es diese Videoreihe da mit Mertesacker gab. Da haben Santi Cazorla und Mertesacker Spiele von Arsenal London kommentiert. Auf Englisch. Und das war also ein Fest. Wirklich. Beide sind so unfassbar sympathisch. Und im Sturm natürlich, da hat man das Rennen um Diego Costa gemacht, der ja eigentlich die spanische und was war's? Argentinische oder brasilianische? Ich guck noch mal gerade. Brasilianische, ich glaube brasilianische. Er hat nur die spanische. Na jetzt, weil er sich jetzt entschieden hat. Der hatte konnte auf jeden Fall, ich glaube, für Brasilien. Beides hier stehen, oder? Ja, Brasilien, doch, stimmt. Brasilien. Ja, siehste, ja. Ja. Er hatte auf jeden Fall die Möglichkeit für beide zu spielen. Und hat sich dann tatsächlich für fucking Spanien entschieden, weil ich mir dachte, ey, geh zu Brasilien, die haben eh schon einen Arsch voll Stürmer. Scheißegal. Aber nee, er geht zu Spanien, die ja also ein latentes Sturmproblem haben mit David Villa, der jetzt irgendwie nach Australien wechselt und danach ja, für ein halbes Jahr oder zu New York. Völlig Banane, also so ein Quatsch. Und Torres, ja, den ich ja nie wirklich schlecht fand, aber der extremst abgebaut hat, der ja wohl wieder zurück nach Atletico Madrid wechseln wird. Und ja, ich hätte es fast noch einen anderen Spieler gesagt. Aber Torres auch schon 30, ne? Ja, da vergeht die Zeit, mein Freund, ne? Meine Fresse, ey. Überraschend, echt. Ja, und Diego Costa, wenn der in hundertprozentiger Form ist, dann ist der einfach eine Waffe vorne. Aber auch Fernando Torres ist auch stark, David Villa ist auch stark, nur weil er jetzt so eine komische Entscheidung getroffen hat. Erst nach Australien und dann Melbourne oder sowas war's, ne? Ja, und dann New York. Ja, wahrscheinlich New York. Macht er so seine Weltreise auf Kosten eines Clubs oder so. Ja, aber das New York-Ding, das wird echt spannend. So, wenn da Frank Lampard auch echt noch hinwechselt und David Villa, vor allen Dingen die MLS wird ja von wem wird es übertragen? Von Sport1 US oder von diesem Sport-Digital-Sender? Auf jeden Fall, wenn die alle wirklich dahin wechseln, kannst du aber mich schon mal einplanen, dann gucke ich mir so eine Partie da mal an. Ja, so auf Kunstrasen. Ne? Ja, so auf Kunstrasen. Hast du meine News gehört, wo die Bayern jetzt auch Kunstrasen auslegen? Ja, haben? Ja, hab ich gehört. Halb Kunstrasen, halb echter Rasen. Mhm. Der teuerste Hightech-Power-Rasen. Eine Million, ne? Eine Million für einen Rasen. Ja. Da kriegst du ja fast schon, da kannst du eigentlich schon den New York für kaufen. Ja, kriegst du vielleicht schon zwei dafür. ja. Und noch den Gurt oben drauf, weil du den New York genommen hast. Ohne Helm und ohne Gurt. Ja, einfach cool. Cool! Ja, Muss jetzt an das Turtles-Intro denken. Oh, schön. Es gibt jetzt übrigens die ersten drei Turtles-Real-Filme, gibt's jetzt auf DVD und Blu-ray. Oh, der erste oder der zweite war so toll? Ich glaube, der erste, ne? Ich fand die eigentlich, die ersten Mal fand ich beide super gut. Ja. Aber ich habe sie halt auch in den 90ern das letzte Mal gesehen, weil die gab es bis jetzt nicht auf DVD. Mhm. Ja, gibt's oft, habe ich bei vielen Filmen. Es gibt auch leider nicht den zweiten Teil von Auf dem Highway ist die Hölle los auf DVD. Und jetzt, wo der Michael Bay Turtles-Film in die Kinos langsam kommt, da kommen jetzt auch die ersten drei Turtle-Filme auf DVD. Und ich habe das so gesehen, ich habe das bei LaFilm gesehen, auf der LaFilm-App, dass man sich die ausleihen kann. Aber da habe ich mir gedacht, ich muss die eigentlich kaufen. Ja, werden ja nicht so viel kosten. Ich habe geguckt, ich bin doch so unentschlossen. Ich kann mich an den dritten überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass der zweite die Macht des Us oder so irgendwie Und der Anfang auch übrigens. Ich habe derbe Bock auf die Filme. Ich weiß nicht. Egal, wir reden ja hier über Fußball. Don Pueblo. ja, die Spanier, ich glaube, die Spanier und die Holländer ganz, ganz haushohe Favoriten hier in der Gruppe. Wir haben jetzt die ersten beiden Gruppen abgefrühstückt. Wir haben mit der Gruppe C eine wirklich, das kann man sagen, schwache Gruppe, aber mit der Gruppe D eine Granatengruppe. Und diese Granatengruppen werden sich danach noch weiter fortsetzen. Das wird also nochmal richtig, richtig spannend und richtig geil. Aber ich glaube, die Spanier, die lassen sich das nehmen. Ich freue mich so dermaßen auf Spanien gegen Holland. Das glaubst du gar nicht. Das wird super gut. Super gutes Spiel, ja. Auch das Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien, das wird auch geil, sage ich dir. Ja, es wird offensiv sehr stark, glaube ich einfach. Das wird richtig schön. Eröffnungsspiel 22 Uhr. Oh, okay. Ne? Ja. Das Spiel am Freitag dann um 18 Uhr. Und dann geht's weiter 21 Uhr, 0 Uhr, meine Güte. Ey. 0 Uhr? 0 Uhr, 3 Uhr sogar Anschlusszeit hier einmal. Was? Ja, drei Elfenbeinküste gegen Japan. Schade, das war jetzt aber auch was gewesen. Ne? Die letzte Kugel im Magazin für DJ Drogba. Ich hab immer noch keinen. Nein, darum geht's. Ist völlig okay, Ricky. Aber es liegt wirklich an dir, ja? Ja, es liegt an mir. Okay, wir sind jetzt gerade noch in der Sendung. Wir haben jetzt Gruppe A und Gruppe B erst abgefrühstückt und sind dann doch. Nur ganz kurz mal mit. Ich bin gerade in einer ungünstigen Position. Ich will es auch nur ganz kurz machen. Bleib kurz dran. Das gibt's doch gar nicht. Also wirklich ein verrückter Hund. Richtig verrückt. Ich glaube, der rasiert gerade die Meerschweine. Ist er jetzt eingeschlafen? Naja, auf jeden Fall. Pocho, lass uns das doch dann wirklich so machen. Du wolltest noch die Anstoßzeiten, aber 3 Uhr? Wirklich so spät? Ja, es gibt hier 3 Uhr Anstoßzeiten, Elfenbeinküste gegen Japan. Aber ansonsten, ja, ist schon komisch, ne, wenn man sich das so überlegt. Manche spielen um 18 Uhr. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Hallo, guten Tag. Komm, ja. Bitte kurz zu. Bitte. Ja, ich wollte jetzt nur. Nee, aber die nehmen hier eine Sendung auf, deswegen, Ja, wir haben jetzt erst Gruppe A und B durchgesprochen. Wir haben uns, oder beziehungsweise ich habe einen leichten Rant über die Situation in Brasilien noch gemacht, der ein bisschen länger ging. Und von daher haben wir uns jetzt entschieden, dass wir erstmal mit Gruppe A und B Schicht machen. Ja. Und dann einfach weitermachen mit C und D. Ja. Und ob wir dann vielleicht noch ein Terminchen finden mit dir. Kann man fast schon sagen, geht mein Internet wieder. Jetzt geht's wieder. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe. Hallo? Ja. Ich bin doppelt. Hallo. Jetzt bist du doppelt, ja? Das ist völlig irre. Bist du jetzt hier drin oder was? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Hallo? Hallo. Guten Tag. Jetzt bist du aber ein bisschen leise bei mir. Ah, jetzt bin ich wieder zu leise. Pocho, hörst du ihn auch so leise? Daran, dass ich es nicht lauter mache. Ja. Hört man mich jetzt? Man hört dich unfassbar, also aus Lichter würde ich sagen, ein Träumchen. Ja, das ist es. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt mit Gruppe A und B durch und wollten jetzt eigentlich, weil wir, ist jetzt kein Scheiß, ich weiß, du wirst denken, ja, die beiden Schwulen sollen mal die Fresse halten. Wir haben uns wirklich gefreut, mit dir über diese ganzen Gruppen zu sprechen und wollten es jetzt eigentlich abbrechen mit Gruppe A und B. Jetzt liegt's ganz an dir, ob wir weitermachen oder nicht. Ja, also ich bin da. Es liegt jetzt dann an euch, ob wir weitermachen oder nicht. Willst du noch weitermachen? Also ich habe heute nichts mehr vor. Ja, mach hin, ich habe Urlaub noch. Ich glaube, ich habe mir gerade einen Bänderriss zugezogen beim Stuhlvorrücken. Das beim Stuhlgang. Ich war heute übrigens nicht joggen, Ricky. Naja, es gibt Schlimmeres im Leben. Du glaubst gar nicht, wie es mich ankotzt. Ich war gestern natürlich nicht joggen, weil immer einen Tag frei. Und heute war ich auch nicht joggen, weil ich so muss, also mein rechter Oberschenkel, der tut mir so weh. Und ich dachte, jetzt nimmst du dir mal einen Tag mehr frei, dass das so ein bisschen auskurieren kann, aber es wird und wird nicht besser. Ja, dann muss ich mich halt morgen wieder fit spritzen lassen vom Doc Müller Wohlfahrt. Ja, klar, kenne ich das Problem. Möchtest du noch was zu den ersten beiden Gruppen sagen? Nur ganz kurz. Ich habe ja fast schon Angst, wieder auf die Seite zu gehen, die Pocho mir von geschickt hat, weil irgendwie. Nee, dann lass die auch weg, nimm die Transfermarkt-Seite, glaube ich. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Auslöser meines Problems war. Weil als ich auf die Seite gegangen bin, war mein Internet weg. Also ich bin zufrieden mit Transfermarkt. So, jetzt schaue ich mir das mal an. Also, Gruppe A. Mal, ja. Kamerun, Brasilien, Kroatien, Mexiko. Ja, ich habe ja gestern auf Twitter mal so ein Tool vertwittert, was ich eigentlich ziemlich cool finde, Da kann man auf die jeweiligen Mannschaften klicken. Ich suche es gerade mal in meiner Timeline raus. Man kann auf die jeweiligen Mannschaften klicken und sieht, zu wie viel Prozent sie wohin, ja. Kannst du mir das mal hier in den Skype-Chat den Link bitte reinschmeißen? Naja, dann würde ich bei Facebook das unter diese Ausgabe mit reinknallen, dieses Tool. Selbstverständlich. Also das ist eigentlich eine ziemlich sichere Angelegenheit. Da werde ich auch mein komplettes Wettengagement danach ausrichten. Deswegen ist es für mich jetzt ganz einfach. Ich gehe einfach in Gruppe A und ich tippe, Brasilien kommt als erstes weiter. Da gibt mir das Tool zu 24,2% recht. Ja, das ist ja schön, weil es ist halt ein Viertel, ne? Ja. Das ist ja großartig. Ja, aber du lachst. Ja. Der Top-Favorit auf Platz 2 in Gruppe A ist Kroatien. Naja, nein, genau Mexiko. Haben wir auch. Moment mal. Ja, jetzt pass auf, ich habe es nämlich falsch verstanden. Warum geben die mir nur 25% für Brasilien? Weil ich auf Second of Group A gedrückt habe. Ah. Wenn jetzt gucke ich mal, zu wie viel Prozent Brasilien Erster in der Gruppe A wird, das sind 63%. Zu 63% wird Brasilien laut diesem Tool Erster in der Gruppe A. Kommt dann ins Achtelfinale, kommt da zu 45% weiter. Und zwar wahrscheinlich gegen die Niederlande, die Zweiter werden in Gruppe B. Dann treffen die auf Griechenland oder Italien. Kannst du jetzt schon alles durchtippen hier? So sind wir doch noch gar nicht. So eine Art Climax, der hier auch gebildet wird. Ja, also mein Tipp ist dann natürlich, dass Brasilien Erster wird. Übrigens, ganz interessant am Rande. Ich war ja am Wochenende bei der UFC und da war ja Gary Cook. Und was ich nicht wusste, ist, dass der früher bei Manchester City ein ziemlich hohes Tier war. Ah. Habe ich mir nämlich mal drauf geschafft. Ich wusste, dass er bei Nike Europa so eine Art Boss, Endboss war, aber bei Man City wusste ich das nicht. Und seine Picks für die Fußball-Weltmeisterschaft, also er hat 4 genannt, aber ich konnte mir leider nur. Nee, 3 kann ich mir noch merken. Italien, Belgien. Ja. Und er sagt, Argentina wird Weltmeister. Oh, Argentinien ist legit, offensiv Granate, aber da kommen wir später erst zu. Aber ja, ja, interessant, klar, dass er nicht Brasilien und auch nicht Spanien genannt hat. Ich glaube, er hat Brasilien genannt unter diesen Vieren. Ja, okay. Die Frage war, glaube ich, sowas, was glaubst du, wer im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft steht? Okay. Und wenn ich gewusst hätte, dass der Typ Man City Heinimer war, Da hätte ich aber noch ganz andere Fragen gestellt. Aber gut, zurück zur Gruppe A ganz schnell. Also für mich, Brasilien, natürlich wird diese Gruppe gewinnen. Da sehe ich eigentlich kaum ein Problem drin. Die Frage ist, wer wird Zweiter, Kroatien oder Mexiko? Kamerun kann man vielleicht auch nicht ganz außen vor lassen. Man hat jetzt gegen Deutschland gesehen, wie unangenehm die sein können, ne? Ja, ist richtig. Aber eigentlich sollten die Kroaten das packen. Also allein mit Modric im Mittelfeld haben sie da. Der ist ja fit, hoffe ich mal. Vergiss mir nicht Rakitic. Rakitic, genau. Du lachst, warum lachst du? Ich kann diesen Spieler nicht so abfeiern, wie er abgefeiert wird, weil, also korrigier mich, aber es war jetzt halt eine starke Saison mal von ihm. Richtig, ja. Er hat halt nie konstant stark gespielt. Eine Saison konstant. Ja, genau, das ist aber jetzt die erste. Ja, richtig. Davor hat er das nie hinbekommen. Nein. Und da bin ich dann immer ein bisschen skeptisch. Also, don't trust the hype, don't believe the hype wieder, oder wo sind wir da? Nö, das ist einfach so, er kann es jetzt beweisen, dass er ein ganz großer ist, aber ich würde jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, wenn ich Geld draufsetzen müsste, wer jetzt Zweiter wird, würde ich Rakitic nicht als ausschlaggebenden Grund in meinen Berechnungen hinzufügen. Aber dennoch sage ich, dass Kroatien, glaube ich, gute Chancen hat, Zweiter zu werden, aber Mexiko ist halt auch, ist halt Südamerika, nicht wahr? Ja. Also wenn ich tippen müsste, würde ich fast sagen Brasilien-Mexiko jetzt, wenn ich es mir so richtig überlege. Ja, mit dem starken Chicharito, das ist ja dieser, ja, auch wenn er nur Ergänzungsstürmer ist bei Manchester United, aber ich mag ihn sehr, ist ein guter Mann. Von der Star-Power ist Kroatien mit Sicherheit ein bisschen vor. Das entscheidende Spiel wird gleich das erste sein, Kroatien-Mexiko, glaube ich. Wer sich da durchsetzt, wird dann wohl Zweiter werden. Mhm. Ja, ja, Gruppe B ganz schnell, Spanien und Niederlande, die müssen das machen, also da sehe ich ja. Chile, beim besten Willen, keine schlechte Mannschaft, möchte ich überhaupt nicht sagen, aber das ist für mich jetzt, okay, ich meine, wenn man sich's mal so überlegt, Niederlande, Chile, das könnte eine Überraschung geben, sage ich jetzt mal. Spanien ist für mich gesetzt. die kommen weiter. Und Holland sollte weiterkommen, aber unter Umständen passiert ihnen das Gleiche wie bei der Europameisterschaft. Geh mal im Kopf ein bisschen den Kader von Holland durch. Und natürlich Holland-Qualität bis zum Abwinken, definitiv. Aber nicht mehr ganz so geil, habe ich das Gefühl. Es kommt einem so vor. Ja. Aber für mich ist hier wieder das Ausschlaggebende das erste Spiel. Weil das ist wieder Holland gegen Chile. Sprich, die beiden Mannschaften, die ich auf Platz 2 sehe, treffen da aufeinander. Und da möchtest du nicht unbedingt mit einem Unentschieden oder mit einer Niederlage starten. Also beide möchten das nicht. Deswegen glaube ich, dass auch hier wieder das erste Spiel schon so einen kleinen Vorentscheid bringen kann. Also für die Niederlande wäre ein Sieg Gold wert, weil gegen Australien sollten sie es eigentlich packen, dann hätten sie ihre 6 Punkte und wären durch. Ja. So. Wenn die aber dann nur unentschieden spielen, sind sie gegen Australien unter Zugzwang. Die haben überhaupt nichts zu verlieren und können auch ein bisschen Fußball spielen. Also mit Sicherheit, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Australien jetzt weiter wird, aber man kann sich dann schon mal schwer tun, wenn du halt weißt, du musst hier gewinnen. Chile hat gegen Spanien dann auch nichts zu verlieren. Spanien sollte die aber eigentlich dann besiegen. Ja, also doch, Chile, Niederlande, die beiden werden es unter sich ausmachen, Platz 2, aber da tendiere ich natürlich ganz klar zur Niederlande. So, schön. Bin ich mit euch auf einer Augenhöhe. Jetzt sind wir wieder auf einem Wissensstand und jetzt kommen wir zur möglicherweise schwächsten Gruppe, oder? Gefühlt? Zur Gruppe C? Griechenland, Japan, Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste und Kolumbien. Ja, all hopes on Elfenbeinküste. All hopes on, all eyes on Elfenbeinküste, absolut. Und Kolumbien, da fällt mir eigentlich nur der von Menu ein, der Valencia. Der müsste doch eigentlich Kolumbianer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Adrian Ramos noch natürlich aus der Bundesliga. Aber gefühlt, ja, weiß ich nicht. Kolumbien Erster, hätte ich fast gesagt. Also, Das Komische ist ja halt noch, René Higuita spielt noch nicht mal mehr im Tor bei Kolumbien, ne? Also von daher kann da ja eigentlich nichts mehr laufen. Aber ansonsten haben wir ja auch noch Spieler aus Italien vertreten. Von Florenz zum Beispiel. Juan Nessa Cuadrado. Der ist ja zurückgetreten, oder? Carlos? Nee, nicht. Spielt der jetzt in Italien Fußball, Juan Carlos? Ja. Ja, also ich muss mal sagen, dass Griechenland ist immer unangenehm zu bespielen. Immer. Ja, sicherlich. Die kannst du nicht per se abschreiben, finde ich. Also die sind immer gut für 2 Unentschieden und dann noch irgendwie so einen geschummelten Sieg gegen Kolumbien. Mit meinem Lieblingsspieler Georgi Samaras. Kennt ihr den? Sieht ein bisschen aus wie Jesus. Spielt bei den Glasgow Rangers und ich finde den einfach wahnsinnig cool, den Typen. Stimmt, aber die Griechen sind ekelhaft. So sind sie Europameister 2004 geworden. Einfach durch Ekelhaftigkeit. Nein, das glaube ich klappt heutzutage nicht mehr. Also diese Spielweise, die funktioniert glaube ich nicht mehr. Also sie funktioniert mit Sicherheit bis zu einem gewissen Punkt, aber den Titel wirst du dadurch nicht holen. Nicht als Griechenland meine ich jetzt. Also das kann schon sein, dass andere Mannschaften mit so einer defensiven Spielweise, die dann im Endeffekt nur auf Standardsituationen setzt, was reißen kann. Aber Griechenland, ich weiß nicht, sind die immer noch so alt oder haben sie mittlerweile noch so alt, ja. Ja, also ist da nicht irgendwie was Neues nachgekommen jetzt endlich mal? Es sieht man alleine daran, dass Gekas immer noch im Sturm dabei ist. Hör auf. Ja, mit Holden 34. Wo spielt denn der jetzt? Der spielt jetzt bei Turku Konyaspor. Ja, ich denke mal, jetzt auch gesagt Türkei, ja. Okay. Ja. Aber er ist damit noch bei weitem nicht der älteste Spieler, denn der Zehner der Griechen, Georgis Kaganounis vom FC Fulham, ist heute 37. Doch, es gibt diesen Mitroglou aus England. Das ist ein richtig guter Junge. Ein Stürmer, da war auch schon mal Schalke dran. Das ist ein richtig guter Mann. Ansonsten, aber gefühlt so, ich denke mir immer so, die Spieler, die als erstes in den Kopf kommen bei dem Land, das werden schon die besten sein. Und auch bei Griechenland, da kannte ich früher mehr Spieler und gefühlt sind sie auch gealtert, noch mehr gealtert wahrscheinlich als sonst. Und also Elfenbeinküste und Kolumbien, Japan dann natürlich noch zu nennen. Die sind ja bei Weltmeisterschaften immer ein bisschen unangenehm zu spielen. Ja, aber ich sehe Japan. Ich meine, gut, ganz schlecht sind die mit Sicherheit nicht. Haben immerhin Ushida, ne? Ostasien-Meistercup da geholt. Ja, genau. Haben in der Bundesliga den ein oder anderen guten Spieler. Menu? Zum Beispiel auch, ja. Können die ihr eigenen. Also, das ist das Coole an der Gruppe, dass dann im Achtelfinale wahrscheinlich zwei Mannschaften stehen, die man so nicht da erwarten würde. Das finde ich schön eigentlich. Also, und wer sagt, dass die Gruppe langweilig wird? Also, Elfenbeinküste wird einen guten Fußball spielen. So. Und Japan kann ich mir auch vorstellen, dass man sich da mal ein Spiel angucken kann. Aber die Griechen, die tun halt schon weh. Also, ich glaube, die zerstören alles. Also. Die Griechen, die sind mir da irgendwie, mit Kolumbien, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich überhaupt, die kann ich nicht einschätzen, damit kann ich nichts anfangen. Ich kann mich nur an das Spiel 2006 erinnern, als Deutschland gegen Kolumbien gespielt hat. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das ein Gradmesser ist für diese WM. Aber seht ihr das auch so, dass das schon eine Gruppe ist, wo man sagt, cool, dass da zwei Mannschaften weiterkommen, die wir dann im Achtelfinale begleiten dürfen. Aber so richtig geil, so richtig WM ist das jetzt nicht. Obwohl es natürlich schon exotisch, aber also so richtig Bock habe ich auf die vier Mannschaften nicht. Ich sehe aber schon, dass das irgendwo, wie eben gesagt wurde, auf jeden Fall zwei Mannschaften weiterkommen, mit denen man nicht rechnet und die dadurch eine enorme Motivation auch irgendwo kriegen, wenn sie dann eine Runde weiterkommen und so auch ein sehr unangenehmer Gegner dann vielleicht für eine starke Mannschaft. Klar, vielleicht nehmen sie ein gewisses Momentum mit. Ja. Ich möchte nicht wissen, was ist, wenn Griechenland weiterkommt und die wirklich denken, Alter, what? Wir sind schon wieder im Achtelfinale wie 2004, so? Okay. Ja, die Chance haben sie definitiv. Ich schau mal gerade mit meinem lustigen Tool. Also Gruppenerster, die besten Chancen auf den Gruppensieg hat tatsächlich Kolumbien. Siehst du? 41,5%. Dann kommen die Griechen mit 32%. Was mich schon überrascht. Also die Elfenbeinküste nur mit 20%. Und Japan wird da als, also Gruppenerster können sie sich vorab schminken. Ja. So, und jetzt gucken wir mal bei Gruppenzweiten. Da sind die Griechen mit 31,6% der Favorit auf den zweiten Platz in der Gruppe C. Kolumbien dann mit 30,6% auf Platz 2 und die Elfenbeinküste mit 26%. Sprich, wenn man diesem Tool hier Glauben schenken darf, ist das eine extrem ausgeglichene Gruppe, bis auf Japan. Haben wir gesagt, ja. Die sind richtig scheiße. Überraschend, jetzt sonst Griechenland gesagt. Aber eine Frage noch, ist nicht Arthur Boka auch Elfenbeinküstler? Selbstverständlich. Und also Arthur Boka wird's auf. Also ich denke mal, der wird das Sündlein an der Waage sein letzten Endes. Wenn der diese phänomenalen Leistungen abrufen kann, die er in Stuttgart Woche für Woche gezeigt hat. Ich glaube, Boka ist irgendwo Mean Machine, finde ich. Also. Ja, ja. Vor allen Dingen Pop Machine ist der. Jeder alte die da nicht. Ja, ja. Ja, also ich. Jakuna noch bei Elfenbeinküste, ne? Ja. Ich hätte Bock drauf, dass die Elfenbeinküste weiterkommt, einfach weil ich mir hoffe, dass sie so einen schönen Fußball spielen wie 2010 und 2006. Moment mal, nee, doch, 2006 war das auch schon, oder? Bei der WM in Deutschland, dass die da so durch die Decke gegangen sind? Oder kam das erst 2008, 2009 auf? 2006. Ja, also ja. diese Zeit, so, das war halt echt toll mit der Elfenbeinküste. Und wenn sie derart Fußball spielen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn die im Achtelfinale stehen. Ja, haben mit Yaya Touré eine Maschine im Mittelfeld und mit Drogba, der auch, obwohl er 500 Jahre alt ist, da immer vorne Alarm machen kann. Man hat es im Champions League-Finale gesehen. Also grundsätzlich sind die gefährlich. Habt ihr das mitbekommen? Kolo Touré, der Bruder von Yaya Touré, der ist an Malaria erkrankt jetzt vor einer Woche. Ja, ich hab das, aber. Jetzt erst vor einer Woche? Ja, oder vor zwei. Ja, irgendwie habe ich das nämlich genau schon ein bisschen weiter zurück als Nachricht abgespeichert. Auch nicht so schön, ne? Nee, will man nicht haben. Will man nicht haben, aber ich bin überrascht, dass Japan da diesen Ostasien-Cup gewonnen hat. Obwohl, wer soll es sonst machen, ne? Ja, da müsste man jetzt auch mal gucken, wer da alles mitgespielt hat. Nicht, dass das nur so Gurken sind und ist halt so. Nur Gruppe C, ereignisarm. Dafür umso ereignisreicher Gruppe D, Costa Rica. Im Grunde genommen bin ich für diese Weltmeisterschaft Uruguayer. Ihr habt schon so eine Prepaid Staatsantrag, habe ich schon gestellt. Italien und England. Ja, wie bitteschön geil ist diese Gruppe und wie verdammt nochmal scheißen Pech hat Costa Rica. Also mit so drei Giganten in einer Gruppe. Es ist schon übel. Wobei man sagen muss, Costa Rica, Mittelamerika-Meister. Wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt. Und das ist doch auch schon mal was. Du musst in erster Linie mal so sehen, man sollte beim Pokerspielen zum Beispiel nicht den Small Stack unterschätzen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Costa Rica da wirklich noch eine Chance hat, irgendwo sogar eine Überraschung zu schaffen. Also in der Gruppe sehe ich wirklich da Costa Rica als Außenseiter-Chance, dass die Platz 2 sich holen, hinter Italien. Was? Ja? Ricky, sag mal bitte. Da bin ich auch noch ein bisschen konsterniert. Das gibt's doch gar nicht. Ja, warte mal. Nee, also, ja, mal eins vorneweg. Natürlich ist sowas immer möglich, weil England, Italien, Uruguay sind vom Namen her Costa Rica klar überlegen. Aber auch hier, lass einfach mal einen dummen Zufall Costa Rica das erste Spiel gegen England gewinnen. Dann steht der ganze Laden hier schon Kopf. Italien gegen Uruguay, Spiel nur unentschieden. Ist ein realistisches Ergebnis für mich. So, dann spielt von mir aus Italien gegen Costa Rica noch unentschieden und Uruguay muss dann gegen Costa Rica gewinnen. Wir kennen so Situationen, zack, fängst du dir ein Kontertor ein, Costa Rica 7 Punkte, Gruppenerster. Da gucken alle blöde aus der Wäsche. Alter, die haben Cavani und den hottesten Spieler auf dem Planeten, Luis Suarez, aktuell. Ich glaube nicht an Costa Rica, aber was ich mal zu Uruguay sagen muss, ja, das ist so ein Thema, also ganz ehrlich, ich verstehe schon, dass die Qualität haben in der Truppe, aber diesen Riesenhype, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, weil Uruguay ist an sich halt auch wieder so eine typisch zusammengewürfelte Truppe. Die spielen auf der ganzen Welt verteilt und müssen sich jetzt für dieses eine Turnier so finden. Und das ist immer schwierig, glaube ich. Also das sieht man doch in den letzten Jahren, dass das für die meisten Mannschaften wichtig ist, dass man entweder zusammen sogar im Verein spielt und dann diese Blocks bilden kann oder zumindest in derselben Liga. Also das beste Beispiel ist halt Spanien. Ich glaube, das macht schon was aus, dass du deine Truppe so einigermaßen zusammen hast. Und dieses, ich spiele hier, ich spiele da und... Aber lass uns doch jetzt mal den kleinsten Maßstab hier nehmen. Costa Rica gegen Uruguay. Auch wenn Uruguay eine komplett zusammengewürfelte Truppe aus allen Herren Ländern mit Sicherheit ist, haben sie Spieler wie Godin in der Verteidigung, der verdammt nochmal alles wegschrotet, was geht. Und im Sturm haben sie die beiden besten Stürmer, die es gibt. Vergiss Costa Rica. Ich habe nicht gesagt, also ich sehe Costa Rica nicht auf 1 oder 2. Ich meinte nur, diese ersten Spiele, die sind so extrem wichtig, gerade in so einer Gruppe, wo du drei, ich sag mal, Halbfinalkandidaten hast für so eine WM. Da sind die ersten zwei Spiele, also der erste Spieltag, der ist enorm wichtig, weil wer da verliert, der hat ganz schlechte Karten, weiterzukommen. Also die beiden Mannschaften, die an diesem ersten Spieltag dann gewinnen werden in Gruppe D, Italien-Uruguay ist das erste Spiel, beziehungsweise dann Costa Rica gegen England, das sind für mich gleichzeitig dann auch schon die Kandidaten, die besten Chancen haben, weiterzukommen. Was nicht bedeutet, dass wenn Uruguay das Spiel gegen Italien verliert, dass sie dann nicht mehr weiterkommen. Ja, aber es ist halt extrem schwer dann. Und das meine ich, also Costa Rica? Voraussetzungen wie in der Gruppe G, in der Deutschlandgruppe. Wer da schon das erste Spiel, also Portugal gegen Deutschland, verliert, der rennt komplett der Musik hinterher. Ja, na, Deutschland hat ja den Vorteil, dass sie, glaube ich, im ersten Spiel gegen die USA spielen. Nee, gegen Portugal. Nein, gegen die USA. Nein, gegen Portugal. Also laut deinem... pass auf, habt alles ihr leider klar. Beide Unrecht. Ja, nee, ist falsch hier dargestellt. Nee, ja, genau, die recht, gehen ja von unten nach oben. Deswegen mache ich alles aus meinem Gehirn hier. Ja, also deswegen ist es auch schon Quatsch, dass ich gerade gesagt habe, dass Italien als erstes auf Uruguay trifft. Das stimmt nämlich nicht. Uruguay trifft zuerst auf Costa Rica und am Tag danach England auf Italien. Das ist nochmal was anderes. Aber bei Deutschland, ja, gebe ich dir recht. Du möchtest gegen Portugal nicht dein erstes Spiel verlieren. Nee. Und dann gleichzeitig direkt unter Zugzwang gegen Ghana sein. Mhm. Also nicht das sind alles Mannschaften, Portugal nehme ich jetzt mal aus, aber Ghana und die USA, die Deutschland besiegen muss, definitiv. Aber dadurch, dass Portugal dein erstes Spiel ist und du bei einer Niederlage wahnsinnig unter Druck stehst, sieht das dann wieder anders aus. Und dann, jetzt sind wir wieder bei Gruppe D, und dann ist das halt auch genau das Gleiche für England oder Italien. Da treffen halt zwei, nicht Favoriten, aber das sind Mannschaften, die definitiv eine Rolle im Weltfußball mitspielen, treffen gleich im ersten Spiel aufeinander. Ja, da stehst du halt, wie du schon richtig gesagt hast, mit dem Rücken zur Wand, wenn du das erste Spiel verlierst. Aus, ja. Und du musst davon ausgehen, dass Uruguay gegen Costa Rica gewinnt. Sprich, wenn es da nicht den Upset gibt, dann rennst du auch noch Uruguay hinterher und nicht nur Italien oder England, je nachdem, wer das Spiel gewinnt. Also das ist schon, das ist eine geile Konstellation. Ich hoffe, dass es das hält, was es verspricht. Ich freue mich auch. Diese Gruppe, die macht mich wirklich wuschig, kann man fast sagen. Und ja, Italien ist jetzt nicht ein großer Favorit, aber die haben schon geile Granaten in ihren Reihen. Und wenn man sich erlauben kann, Daniele De Rossi zu Hause zu lassen, bin ich dann doch arg überrascht, muss ich sagen. Also ja, das könnte aber auch meinst du nicht, dass das was mit seiner Disziplin zu tun haben könnte? Ja, kann, ja, mit Sicherheit. Also, dass der Trainer sagt, das ist ein Risiko, den spielen zu lassen, weil unter Umständen fliegt er mir jedes zweite Spiel oder weiß nicht, wie lange die Sperren dann sind, ja, bei einer roten Karte vom Blatt. Er ist halt so ein Kandidat, aber andererseits ist er halt auch ein ganz wichtiger Mittelfeldspieler für Italien. Sieht's aus, ja. Und gerade, ja, also ich gehe davon aus, dass Pirlo ja spielt. Da bin ich auch von aus, ja. So, und dann ist es, glaube ich, fast schon wichtig, was, wenn du da nochmal so ein Routine nebendran stehen hast. Ja, also das macht natürlich auch Eindruck, so könnte man es vielleicht sagen, ja, auf den Gegner. Und ich freue mich sehr, jetzt wo er in der Bundesliga angeheuert hat, auf Ciro Immobile. Ich habe natürlich keine Serie A geguckt, weil gibt keinen Grund. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen um diesen Transfer zum BVB mal ein paar Hype-Videos angeguckt von ihm. Das ist schon wirklich ein guter Bursche. Also da freue ich mich sehr drauf. Könnte für mich ein kleiner Kandidat zum Star of the Weltmeisterschaft werden. Ciro Immobile. Den kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil konnte ich auch vorher nicht, nee, ja, mit der italienischen Liga mich nicht auseinandersetze, weil wenn ich Nazis sehen will, dann gehe ich zur AfD oder so. Also von daher interessiert mich die italienische Liga nicht. Ich hoffe, das ist mal was ganz anderes. Ich finde, was diese Drecks-FIFA-Organisation da machen müsste. Bitte nicht schon wieder auf die FIFA bashen. Ich habe es heute schon eine halbe Stunde gemacht. Ja, gut, aber das ist halt der letzte korrupte Fotzladen. Tut mir wirklich leid, aber das ist jetzt wahr. Und vor allen Dingen, sie sind fucking Monopol und nutzen es schamlos aus, diese Schweine. Ja, die treten halt in die Eier. Ja, also Mann, lass halt einfach mal irgendwo Fußball-Weltmeisterschaft leise unter deinem Stream laufen. Ja. Die machen dich kaputt. Ich glaube, die schicken direkt jemanden vorbei und erschießen hier jemanden. Absolut. Also das ist echt, sind geisteskranke Vollidioten. Das sind geisteskranke. Und was ich noch sagen möchte, es gibt ja jetzt diesen Trend, der beeindruckend ist, bemerkenswert ist, die ganzen, ich möchte jetzt nicht irgendwie Brasilien oder Katar als dumme Länder bezeichnen, das ist völlig fern, aber die ganzen Länder, die finanziell ein bisschen smarter dastehen, wie zum Beispiel skandinavische Länder, die Schweden, die haben jetzt eine Teilnahme oder eine Bewerbung zur WM zurückgezogen, weil sie einfach zu teuer ist. Ja, genau, weil sie die Kohle nicht zahlen wollen. Aber ja, auf was ich hinaus wollte ist, ich finde, da sollte die FIFA mal reagieren und so Länder wie Italien, wo wir definitiv ein Problem haben mit rechtsradikalen Fans, ja, und Hooligans, einfach bei so einem Turnier ausschließen. Also ich finde, das ist nämlich ein Unding, wie diese Gewaltexzesse da wirklich Überhand nehmen. Leute sterben, ist ja de facto passiert dieses Jahr, und dann so eine Mannschaft bei so einem Turnier mitmachen darf. Ich meine, da musst du, finde ich, den Verband dann auch sanktionieren und letzten Endes bestrafen darüber, dass man sagt, okay, ihr dürft die nächsten 2 oder 3 Weltmeisterschaften und Europameisterschaften an keinen Turnieren mehr teilnehmen, weil das ist prinzipiell erstmal ein Problem dieses Verbandes. Die haben das in den Griff zu bekommen, ihre Scheiße da in ihrem Drecksland. Ja. Also Entschuldigung, dass ich mich so despektierlich da jetzt äußere, aber das Problem ist für mich wirklich, das kann es echt nicht sein, dass du nicht mit einem Kind ins Stadion in Italien gehen kannst, weil du davon ausgehen musst, dass du da geköpft wirst, weil du zufälligerweise gerade irgendwie das falsche Trikot anhast oder Ausländer bist. Das ist das, weißt du, dass dieser Fanhass untereinander kann ich von mir aus noch mit leben, ja, also wenn es diese Rivalitäten gibt, aber wenn es dann halt wirklich um sowas geht wie die Boateng-Aktion damals und so, ey, das komm. Ich ab. Mit Sicherheit krasse Forderung, da jetzt 3 WMs, die nicht teilnehmen zu lassen. Ich hätte es jetzt, habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, ich hätte es eher so gemacht, wenn jetzt, keine Ahnung, vor einer EM wieder 1, 2 so welche Sachen aufgetreten wären, dann hätte ich einfach in der Qualifikation zur kommenden EM oder WM, scheißegal, denen irgendwie Minuspunkte gegeben. -6 Punkte starten oder so, weißt du? Ja, gebe ich dir recht, aber da das Problem für mich so gravierend ist, ja, und auch eigentlich genau im Gegensatz zu dem steht, was die FIFA und die UEFA ständig predigen. Fair Play, No Racism und die ganzen Geschichten. Ja. Finde ich, musst du hier ein Ausrufezeichen setzen und diese 6 Punkte, okay, klar, im Endeffekt ist das wahrscheinlich schon ausreichend, dass du dann nicht qualifiziert bist. Ja. Aber Man hat gesehen, was das bei Juve gebracht hat, diese Zwangsgeschichte da in der zweiten Liga. Das ist halt dann einfach mal so ein Jahr oder in dem Fall wären es dann zwei, dass du dann nicht beim großen Pott mit dabei bist, aber danach geht's halt weiter. Ja. Und deswegen meine ich, hier musst du ganz drakonische Strafen verhängen, dass die Verrückten da mal endlich merken, was Sache ist und dass sie dagegen steuern und sich Programme überlegen, wie sowas nicht mehr passieren kann. Und deswegen mag ich das nicht, Italien jetzt hier in Gruppe D zu sehen und als ernsthaften Kandidaten fürs Achtelfinale mit einbeziehen zu müssen, weil dieser Verband und dieses Land fußballerisch für mich einfach für Rassismus und Hooligantum stehen. Ja, und ich habe auf solche Länder keinen Bock bei einer Fußballweltmeisterschaft. Das ist vielleicht eine komische Herangehensweise, aber da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Das ist völlig verständlich. Aber könnte fast ein Sonderpodcast sein. Ja, kam mir halt gerade so im Kopf bei Gruppe D. Aber deswegen hoffe ich, dass Uruguay und England weiterkommen. Heute sehr kritisch. Ich habe mich vorhin wegen der WM in Brasilien ausgekotzt, du jetzt wegen den Italienern. Ich finde, wir haben unfassbaren politischen Impact ab heute. Ich freue mich auf die WM in Brasilien, wahnsinnig. Ich freue mich noch nicht, wenn ich mir aber so Partien wie Holland gegen Spanien, wenn ich das lese, da bekomme ich so einen Bock drauf, das gibt's gar nicht. Bei mir sind es nicht so sehr die Spiele. Bei mir ist es wirklich dieses Drumherum. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass du in Brasilien eine geile Feierstimmung haben kannst. Mal abwarten, wie es dann letzten Endes ist, aber das kann ich Was mir gut vorstellen. Du? Jetzt haben ja die ganzen Leute, haben ja Schiss, dass wirklich da alles komplett eskaliert. Dieser Verband der Demonstranten haben ja jetzt schon angekündigt, dass zu jedem Spieltag demonstriert wird. Was glaubst du, wird es wirklich so schlimm, wie man befürchtet? Oder? Ich muss mal kurz nachfragen, von wo kommen diese Befürchtungen? Also wer streut die? Denn mir kommt es so vor, als ob wir genau dieselbe Diskussion vor 4 Jahren auch hätten führen können mit Südafrika. Da hieß es auch, die Leute gehen auf die Barrikaden. Richtig. Und passt bloß auf, wenn ihr da nachts rumlauft als Fußballtouristen und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass alle denken, ah, die packen das nicht, die sind ja so rückständig, die kommen ja aus dem Busch und schwarz sind sie auch noch. Denen müssen wir mal zeigen, wie das so richtig funktioniert. Aber ich glaube, die wissen schon ganz genau, was sie... Also dasselbe habe ich vorhin auch schon gesagt. Also diese Panikmache, die ist ja da. Ja, die kriegen das schon hin. Ja, nur man muss sich halt fragen, ob man jetzt nicht viel mehr, wahrscheinlich hast du das vorhin schon gesagt, die FIFA kritisieren müsste, ja, also die praktisch eine WM nach Brasilien gibt, wohl wissend, dass Brasilien das Geld für ganz andere Sachen brauchen könnte, zum Beispiel für ihre Bevölkerung. Also da finde ich, muss auch die FIFA ein bisschen intelligenter die Fußball-Weltmeisterschaft dann vergeben. Also hast du das mitbekommen, dass die Stadien oder Infrastruktur Baumaßnahmen absichtlich zeitlich verschoben wurden, um nochmal Geld zu kassieren? Nö, aber klingt plausibel. Was ich mitbekommen habe, ist, dass sich dieser eine Vogel da von der FIFA darüber aufgeregt hat. Warte mal, wie war das nochmal? Also es gab ja diese Proteste in Rio und auch in anderen Städten. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe da mal einen Blogartikel mir drüber durchgelesen, also nicht jetzt hier beim Spiegel oder so, dann ist das nicht so, dass die gegen die WM protestieren und auch nicht so sehr gegen das... Also Verschwenden von Geldern jetzt für die WM. Natürlich ist das auch ein Grund, aber die protestieren schon seit Jahren. Und jetzt rutscht das so ein bisschen halt mehr in den Fokus, weil die WM bevorsteht. Und alle tun jetzt so, als ob die jetzt erst die Probleme hätten. Man muss ja auch differenzieren, dass es keine Demonstration gegen das Event als solches ist, sondern durch die komplette Verarschung der Regierung und der FIFA. Genau. Das ist ja genau der Punkt. Da muss die FIFA eigentlich reagieren und sagen, okay, so ein Land wie Deutschland, die können sich so eine WM leisten, sage ich jetzt einfach mal. Denen wächst das Geld im Endeffekt eh aus den Schuhen. Also von daher ist es egal. Aber so ein Land wie Brasilien. Was? Schwierig. Also natürlich willst du solchen Ländern auch die WM geben. Aber andererseits, du siehst, die Leute sind so arm und da entstehen halt Stadien. Bei HR2? Ich glaube, bei HR2 gab es einen Bericht darüber, dass irgend so ein Vogel, der für die Weltmeisterschaft jetzt in Brasilien zuständig ist und eigentlich ein hohes Tier von irgendeinem Fußballverein in Sao Paulo ist, dass der gesagt hat, okay, weil unser Nachbar ein schöneres Stadion hat, reißen wir unser neu gebautes Stadion ab und bauen ganz komplett das war nochmal neu. Zweiter Tag war das. Ja, genau. Ey, da fällt dir halt nichts mehr ein. Und das sind so Sachen, da, ich meine, wozu ist die FIFA da? Um die Kohle zu kassieren, die Spielgelder? Was hältst du davon, oder? Von der Idee, dass man die Events als solche selbstverständlich auch weiter in so welche Länder vergibt, die Infrastruktur irgendwie finanziert, keine Ahnung, aber die Bauten grundsätzlich von Ländern machen lässt, die sich damit auskennen. Da kann ich mir vorstellen, jammern die Ersten wieder rum und sagen, ja, aber das gibt doch auch Arbeitsplätze in unseren Ländern und bla bla bla, aber ich will jetzt mal von ausgehen. Was spricht eigentlich dagegen, die WM immer im selben Land zu machen? Das finde ich scheiße. Ja, aber was spricht... Dann lieber so ein 2020-Ding in allen Ländern. Ja, aber was spricht dagegen jetzt? Also ich meine das jetzt nicht, dass das unbedingt mein Vorschlag ist. Welches was Land soll es denn dagegen sein? England. Gut, man müsste sich das dann überlegen. Es sind so ein paar Sachen, die da mit Sicherheit ausschlaggebend sind. Aber eigentlich nee, da ist halte es... Ich nicht von. Nee, aber was ist der Punkt? Warum hältst du davon nichts? Weil wir alle benachteiligt werden, wenn sie jetzt jedes Jahr alle 4 Jahre in England oder so stattfindet. Also warum ist eine Olympiade nicht jedes alle 4 Jahre in Griechenland? Das ist so ein globales Phänomen, so ein globales Ereignis und mit Sicherheit auch ein wirtschaftlicher Aufschwung, hätte ich jetzt fast gesagt. Mit Sicherheit aber nicht für Brasilien und Südafrika in den letzten Jahren gewesen, aber das Flair würde komplett in den Arsch gehen, wenn man jetzt sagt, das Event findet jetzt jedes Mal im selben Land statt. Dann würde ich es eher so machen, dass es einen Pool von Nationen gibt, die gewisse Voraussetzungen schon erfüllen. Deutschland, Frankreich, England, was weiß ich, USA, die Infrastruktur auf dem Damm sind, stadiontechnisch auf dem Damm sind und dann einfach aus denen ausgewählt wird, aber nicht dann in Länder vergibt wie Südafrika, Katar oder Brasilien, wo wirklich noch gar keine Basis steht. Also dann lieber so. Japan auch, war ja eigentlich auch alles tipptopp. Also die letzte Mannschaft oder anders. 1998 hat Frankreich im eigenen Land zuletzt die Weltmeisterschaft gewonnen. In 2 Jahren findet die EM dort statt. Entschuldigung, wollte ich nochmal sagen. Ja, nee, kein Thema. Davor war Deutschland 74 oder hat Argentinien 78, glaube ich, auch im eigenen Land, oder? Mhm. Den Titel geholt. Okay, also du siehst, es passiert nicht häufig, dass der Gastgeber den Titel holt. Was wiederum dagegen spricht, dass jemand einen Nachteil hat. Warum ich das jetzt aufgebracht habe, den Anstoß mal zu sagen, komm, wir machen die WM jedes Jahr im selben Land, ist natürlich, dass du dann diesen Infrastruktur-Mayhem nicht jedes Mal hast und diese ganzen blöden Diskussionen nicht jedes Mal hast und die FIFA sich selber so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen kann in Sachen Korruption, weil wenn du halt weißt, alle 4 Jahre ist eine Fußball-Weltmeisterschaft in Land XY, dann ist natürlich das Problem der Bestechungsvorwürfe in dem Moment weg. Guck also, dir doch mal die ganzen die letzte WM, die jetzige WM und die nächste WM an, das sind doch alles 3 Länder, wo du dir denkst, bis auf Russland. Nächstes Mal ist in Russland, ja. So, damit kann ich eigentlich ganz gut leben, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also da habe ich eigentlich kein Problem mit. Warum? Ja, wie soll man das begründen? Also ich habe halt einfach, ich finde das gut, wenn Russland jetzt mal eine WM bekommt. Die Frage, ich verstehe natürlich schon, was das Problem daran ist, einfach, dass auch in Russland da mit Sicherheit dann wieder Stadien errichtet werden, ähnlich wie halt jetzt in Sotschi, dass da Geld ohne Ende verpulvert wird, die Bevölkerung das eigentlich bräuchte, man da mehr oder weniger Zwangsarbeiter aus irgendwelchen Ländern ankarrt, die das ganze Ding dann bauen müssen. Kannst es ja erhöhen auf die bis 2022, alles Bullshit, wie ich finde. Ja, Katar brauchen wir nicht drüber reden, also ich glaube, da gibt's keine 2 Meinungen zum Thema Katar. Also das ist für mich ganz klar, dass das Bullshit ist. Und ich hoffe, dass die endlich mal die Eier haben, da auch diese Entscheidung zu kippen. Nächste Woche soll eine Entscheidung gefällt werden übrigens. Ja, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber dieses Russland-Ding, ich verstehe die Kritik daran, dass Russland die WM bekommt. Aber ich kann damit halt so gefühlstechnisch ein bisschen besser leben. Russland hatte, glaube ich, auch noch nie eine WM. Das weiß ich nicht. Und ist eines der größten Länder oder das zweite oder drittgrößte Land, da will ich mich jetzt in Sachen Geografie nicht festlegen lassen. Ja, Russland, China, Kanada und dann Russland? Nee, Russland zweitgrößte? Oder, also wir lassen das einfach mal dahingestellt. Es ist groß und Fußball spielt eine Rolle. Indien auch noch ganz groß. Egal, ja. Also ich kann Russland als WM-Gastgeber kann ich schon nachvollziehen. Aber ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn sie jetzt nochmal nach Asien gegangen wären. Nach Brasilien. Ja, ja. Mein Gott, ja. Da gibt's halt nicht so viel zur Auswahl. Ich meine, China wird's nicht werden. Warum nicht? Haben Sie sich beworben? Nee, aber warum nicht? Ja, da. Wie machst du das mit dem mit dem Reisen und so? Ich weiß nicht, wie das damals Peking. Ja, Olympiade war ja. Aber es ist halt dann so lokal so ein bisschen begrenzter. Weiß ich nicht. Kommt mir halt so vor, als ob das da schwierig sein wird, in so einem kommunistischen Land eine Partystimmung aufkommen zu lassen. Ich weiß nicht so richtig. Irgendwie habe ich da das Gefühl, dass das nicht so gut ausgeht. Aber ja, sei mal dahingestellt. Per se ist für mich Russland noch das geringste Übel. Und Brasilien, wie gesagt, ich freue mich auf Brasilien. Ich mag die Brasilianer, kommt natürlich auch so ein bisschen durch die UFC zustande, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das ist doch immer geile auch nicht Stimmung bei mir da das Problem, dass ich mich auf diese WM nicht freue. Und ich freue mich ja auch, ey, Brasilien, damit identifiziert sich doch Fußball auch komplett, Alter. Fußball, Brasilien, mehr geht ja gar nicht. Noch mehr als England, wie ich finde, auch wenn das eigentlich die Wiege des Fußballs sein sollte. Aber ich find's, auch wenn ich mich freue, auch wenn ich es cool finde, dass es in Brasilien stattfindet, finde ich die ganzen Beweggründe der Bevölkerung, warum sie nicht stattfinden sollte, komplett legitim und find's dementsprechend dann auch wiederum beschissen. Ja, und dann bist du halt wieder bei dem Punkt, wie kriegst du das in den Griff? Also, dass du nicht solche Diskrepanzen hast zwischen Bevölkerung, Land und FIFA. Also da passt ja überhaupt nichts zusammen. Also unterm Strich gibt's vielleicht einen gemeinsamen Nenner und das ist, wir haben Bock auf geilen Fußball. Ja. Aber wie wir da hinkommen zu diesem gemeinsamen Nenner, der Weg ist sehr, sehr fragwürdig. Aber ja, ich meine, da wird sich ja mal irgendjemand, oder wahrscheinlich hat sich keiner damit beschäftigt. Nee, es ist ein bisschen schade, dass im Vorfeld der WM viel darüber diskutiert wird, über Sinn und Unsinn und Verhältnis. Ja. Ach, wie findest du so eine Lösung wie bei der EM 2020? Für die WM? Natürlich, schwierig, dass eine Partie dann in Südafrika ist und die andere ist dann in, weiß ich nicht, in Asien. Also da stehe ich persönlich nicht so drauf. Also weil in Europa kann ich es mir noch vorstellen, einfach, ich glaube, wenn du das Ganze dann auf eine WM hochskalierst, ist natürlich das vom Reisen her enorm schwierig. Ja. Also gerade mit vielleicht mit auf Kontinente beschränken? Ja, aber auch selbst da hast du ja schon oft das Problem, dass du vom einen ins andere Land nicht einfach so reisen kannst. Also als Deutsche haben wir das Problem noch am wenigsten. Aber stell dir mal so einen iranischen Fan vor, der da in Nordamerika seine Mannschaft begleiten will. Mhm. Weil der ist ja spätestens nach dem dritten oder nach dem zweiten Vorrundenspiel ist der in Guantanamo. Also Tesla ist da jetzt irgendwo Trainer übrigens. Ja. Der kann sich immer durchschleichen und die Kontrollen. Handgepäck fliegt er mehr. Ja. Da geht der mal lang. Nee, aber in Europa, da finde ich das noch okay. Mir gefällt es aber auch nicht, muss ich gleich dazu sagen. Also ich bin nicht ein Fan von dieser. Du magst die 2020 nicht? Die Idee? Letzten Endes ist es für mich scheißegal. Ich sitze vorm Fernseher und guck's mir an. Und ob da jetzt Prag, Berlin, Wien oder London steht, ist mir scheißegal. Aber nach dieser WM 2006 weiß ich halt, wenn es in Deutschland ist, dann kriege ich so richtig was davon mit. Also das ist der einzigste Ort auf der Welt, wo ich wirklich richtig was davon mitbekomme, wenn die WM da stattfindet oder EM. Deswegen würde ich das schön finden, wenn wir in Deutschland mal wieder sowas hätten wie eine EM. Das, also WM steht ja jetzt erstmal nicht zur Disposition, aber eine EM, das hätte mir gut gefallen. Aber dieses, ja, mein Gott, dann ist es halt in ganz Europa. Ja, ist mir egal, ich gucke es trotzdem am selben Fernseher. Deutschland möchte sich ja für die EM 2024 bewerben. Deswegen ziehen sie ja jetzt auch die Finalteilen. Also, oder sie ziehen das ja zurück, dass das Finale 2020 in München stattfindet. Das ziehen sie ja zurück. Ja, weil, das hätte ich natürlich schön gefunden, wenn so ein EM-Finale in München, vor allen Dingen dann auch mit dieser historischen Sache, dass es halt jetzt dann 50 Jahre oder wie lange ist es dann? Europameisterschaft? Ja, wird 50 Jahre dann sein, oder? Irgendwie sowas. Wäre natürlich cool gewesen, aber auch das, ich meine, ihr habt die WM ja auch miterlebt im eigenen Land. Das ist, du kriegst an allen Ecken und Enden mit, dass hier gerade ein großes Event stattfindet. So eine geile Zeit, wenn man da irgendwie in Hannover rumgelatscht ist. Alles war vollgehangen mit WM-Bannern. Du hast Leute getroffen, Asiaten, afrikanische Abstammung, hast mit denen gequatscht. Das war so eine unfassbar geile Zeit, wirklich. Genau. Genau. Und das meine ich. Und das hast du halt nicht, wenn du über mehrere Länder verteilt das Ganze machst und deswegen ist es mir dann scheißegal, weil ich guck's am Fernseher und krieg davon nichts mit und ja. Gut. Nochmal abschließend zur Gruppe D, erster, zweiter, dritter. Was sagt ihr? Ja, ich gebe auf jeden Fall meinen Außenseiter-Tipp ab, dass Costa Rica Zweiter wird. Bleibe ich bei. Und Erster wird Italien. Dann nageln wir sich gegenseitig die Punkte weg. Wacht mal ab. Dann nageln wir dich drauf fest. Ja. Aber warte ab, wenn es dann wirklich passiert. Naja, daran wirst du dich erinnern, an so eine absurde Geschichte, dass Costa Rica Zweiter wird. Also, für mich, also ich, auch wenn ich diesen Uruguay-Hype nicht unterstütze, tippe ich auf Gruppensieger Italien. Sag erstmal du. Ich sag Gruppensieger Italien, weil Truppe ist wirklich gut. England, Jack Wilshere, finde ich super geil. Einer der besten Spieler, finde ich momentan überhaupt. Die finde ich großartig. Gute Truppe, England Zweiter, Uruguay knapp Dritter, Costa Rica, sage ich, werden mit 0 Punkten nach Hause geschickt. Okay, ich sag Uruguay Erster, Italien Zweiter. Oh, das wäre aber schön. Das wäre wirklich schön. Das tippe ich. Ich glaube, dass England rausfliegt in der Vorrunde. Das wäre was. Ja, das wäre was. Wollt ihr eigentlich noch wissen, was mein schönes Tool ausspuckt in Sachen, wer Weltmeister wird und so weiter und so fort? Nein, jetzt noch nicht, in der nächsten Ausgabe. Ach so, jetzt hätte ich ja mal gesagt, wie da die Prozente so verteilt sind. Nein, das kann man nicht machen. Wieso? Ja, gut, klar. Als Highlight an der nächsten Ausgabe zum Abschluss. Ja, es ist nicht so weltbewegend. Es ist weltbewegend. Wenn man da was Weltbewegendes draus macht, ist es. Ich kann ja mal sagen, wer am wenigsten Chancen hat. Das ist ja wohl jetzt nicht so viel verraten. Dann. Ja, okay. Also, die wenigsten Chancen auf den WM-Titel laut diesem Tool haben Australien. Ja. Korea, Süd, gehe ich von aus? Oder ist Nordkorea auch dabei? Ich weiß nicht, aber per se würde ich Süd sagen. Nord. Süd. Entschuldigung. Kamerun werden auch keine Chancen eingeräumt. Ja. Und Japan. Das sind die vier Mannschaften mit 0%. Alle anderen haben mindestens 1%. Na, Japan mit 0%. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Mindestens 0,1%. Wir halten 0,1% an. Okay. Nigeria, 0,1%. Mhm. Titelgewinn. Ghana, 0,1%. Costa Rica, 0,2%. Und jetzt kommen wir schon langsam zu den Favoriten. Iran, 0,3%. Die machen auch mit. Ja. Honduras, 0,4%. Wir machen mal so lange, bis die erste Überraschung kommt. Ecuador, 0,7%. Mhm. Algerien, 1%. Spielt nicht Deutschland gegen Algerien jetzt morgen? Oder was war das? Algerien? So ein Spiel meinst du? Jetzt kommt für mich die erste Überraschung. Und zwar Bosnien-Herzegowina. Nur 1,2%. Also hätte ich jetzt stärker eingeschätzt. Hätte ich jetzt... Für mich vor... Bosnien-Herzegowina finde ich aber krass, ja. Das, ja, jetzt obwohl, wenn du siehst, wer danach noch so kommt, aber die nur mit 1,2%. Soll ich noch weitermachen? Nee. Okay. Gegen wen spielen wir denn morgen? Armenien! So. Armenien war's. Jetzt habe ich's. Spielt bei Armenien eigentlich nicht der Mkhitaryan? Ja, Gegard Mousasi spielt er, glaube ich, jetzt mit. Mousasi, der Armenian Assassin. Ja, genau. So ist er. Bekannt. Schön. Oh, das wird sich Gegard aber bestimmt angucken. Ja, er ist ja, das ist ja eine ganz lustige Sache. Er lebt in Holland, hat auch die holländische Staatsbürgerschaft, kommt eigentlich aus Armenien, aber seine Eltern haben die iranische Staatsbürgerschaft. Selbstverständlich, ja. Es ist einfach, also da blickt kein Mensch mehr durch. Deswegen ist Gegard Mousasi ein Holländer mit Eltern aus dem Iran, der in Armenien geboren wurde. Wahnsinn. Und in den USA gerade lebt. Das weiß ich gar nicht. Nee, der muss in Europa leben, weil er hat im Vorfeld gesagt, dass für ihn das Schöne ist, hier in Europa mal ein Event zu haben, weil er dann den ganzen Jetlag-Scheiß und so nicht mitmachen muss. Also das ist natürlich ich auch mal, doof für einen, der aus Europa kommt, dann den ganzen Jetlag immer mitmachen muss, ne? Ja, kenne ich auch, wenn ich morgens zur Arbeit muss, aber mein Gott. Ja. Übrigens, Dublin läuft. Ach so, bis jetzt gibt's da keine Änderung. Obwohl ich heute 280 Euro bekommen habe. Was? Einfach so, von meiner Unfallversicherung. Eine Prämienauszahlung. Siehste? Ja. The dream still glims. Nee. Das ist nicht der Fall. Du musst es aber dann Conor McGregor selbst sagen, das finde ich da. Ja, ne? Naja, das mache ich dann schon. Gut, habt ihr noch irgendwas? Guckt euch morgen das Spiel an. Nee. Die Go-Home-Show im Prinzip. Nee. Habe ich Bock drauf morgen, freue ich mich sehr. Das wird nämlich mal wieder Balsam für die Seele nach den beiden. Polenspiel kann man natürlich nur mit Abstrichen bewerten, weil B-Roster da nur angetreten ist. Kamerun-Spiel hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und jetzt gegen Armenien. Who the hell is Armenien? Kenne ich keinen Spieler. Und ich glaube, da werden wir uns mal richtig schön in WM-Shape ballern. Ich freue mich sehr. Ich werde es morgen gucken. Ich freue mich. Aber bei diesen WM-Vorbereitungsspielen, da war es doch schon immer so, dass man sich schwer getan hat gegen die diversen Gegner. Das zum einen, aber das ist doch jetzt ein Spiel, da nimmst du doch ein gewisses Momentum damit. Auch wenn es nur fucking Armenien ist. Wenn aber du die jetzt schön wegballerst, da gehst du mit einem guten Gefühl in die WM. Aber du darfst immer nicht vergessen, dass genau so ein Spiel auch nochmal sehr gefährlich ist für deine WM-Teilnahme. Ja, richtig. Deswegen muss also sprich, keiner will sich verletzen, keiner möchte Scheiße bauen, auf Deutsch gesagt. Ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich so ein Schützenfest wird. Was ich gerade noch nachgeguckt habe, weil es mich interessiert hat, ist, dass Miroslav Klose ja nur noch 2 Tore schießen muss. Ja, das eins zum Gleichziehen mit Ronaldo und eins zum Überholen. Ja, um die meisten Tore bei WM-Endrunden erzielt zu haben. Das finde ich cool. Ja, cool. Also das gönne ich Miro, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich sowieso, klar. Aber ob er das in 3 Spielen schafft, mal sehen. Oi. Das ist ein Schlusswort. ich kann nur noch sagen, viel Spaß euch, wenn ihr es nicht guckt, dann geht halt euch ficken. Aber den Hörern, da gibt es mit Sicherheit ein paar, die sich morgen das Armenien-Spiel angucken. Wo? Es ist, glaube ich, in Mainz. Mainz findet die Geschichte statt. Ich freue mich sehr, zum ersten Mal seit langem, dass ich mich mal wieder auf ein Nationalmannschaftsspiel freue, weil so, ey, das letzte Spiel vor der WM, man holt sich eventuell im besten Falle nochmal ein gutes Gefühl und man ballert ein paar Tore und ich freue mich, wieder Erik Durm hinten links zu sehen, weil ich mich arschig freue, dass der scheiß Schmelzer nach Hause geschickt wurde. Und ja, aber egal, ich freue mich und ihr beide seid miese Peter. Nö, eine Frage noch, fliegen die am Samstag dann nach Brasilien oder? Ich glaube ja. Okay. Ich glaube, die fliegen am Samstag dann nach Brasilien, nach Campo de Bahia. Ja, logisch. War übrigens ein Monster-Gag von Bierhoff. Jan Böhmermann, achso. Von Jens Bierhoff. Nee, wie heißt er denn nochmal? Klaus Oliver. Wie heißt er denn nochmal? Jan Bierhoff. Oliver! Oliver Bierhoff. Ja, man kann aber auch sagen, The German Hercules, glaube ich, sagt man auch. Ja. The Man of with a Golden Gun. Goal. Der hat ja gesagt, der wirkliche Grund, warum wir Miroslav Klose mit zur WM nehmen, ist, weil er gelernter Tischler ist und im Campo de Bahia ja noch nicht wirklich was fertig ist. Echt? Das ist gut. Das ist wirklich nicht schlecht, ja. Das war gut, ne? Da hat er wahrscheinlich echt einen tollen Gagschreiber gehabt. Ja. Nicht schlecht. In diesem Sinne möchte ich eigentlich auch fast schon Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.